Wie ich letzte Woche schon gesagt habe, von Stuttgart zu Fuß nach Berlin, sich auf das Brandenburger Tor stellen und laut rufen, die Ignoranten, nicht die Degenerierten, werden einmal die Zivilisation zu Grabe tragen. Das hätte was. Sicher würde der Zersetzungskultur das kein Ende bereiten. Es wäre aber ein schönes Schauspiel, wie die Presse entweder auf Ignoranz oder Verleumdung setzen würde. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Eine Personengruppe aus dem Gamergate-Dunstkreis fordert mehr Meinungsfreiheit. Staatsschutz wollte wegen Nichtigkeit keine Ermittlungen aufnehmen. Nachdem aber hysterisch die ganze Redaktion Brandbriefe an den Staatsschutz schickte, wurden nun Ermittlungen aufgenommen. Ha, das hätte doch was, oder? Und damit herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Hallo! Guten Abend. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Juhu. Ach, ist das schön. Gut, dann sagen wir mal ein paar einleitende Worte. Es gab ja gestern Abend eine Amokfahrt in Münster, wie man es jetzt halt auch bezeichnen möchte. Und da das Thema einfach, also es ist jetzt erst vor kurzem passiert und die Nachrichtenlage ist noch nicht so ganz eindeutig. Und deswegen werden wir das wahrscheinlich heute nicht in der Breite besprechen, aber es sollte nicht unerwähnt bleiben. Und natürlich an der Stelle, falls wir irgendwelche Zuhörer aus Münster haben, dann hoffe ich, dass ihr unverschont geblieben seid. Und unverschont? Du meinst wohl verschont? Ja. Okay, Schnitt. Wir machen das alles nochmal mit der Einleitung. Okay. Ich dachte, ich hätte am Anfang auch was über den Plan, also die Details verraten, wenn wir die Mauer in Berlin bauen wollen. Weil ich glaube, der Staatsschutz ermittelt wirklich schon wegen dem Beziehungssäure-Ester. Ich habe in der falschen Chemiefirma eingekauft und irgendwie kreist da immer ein Hubschrauber über meinem Haus. Ich weiß auch nicht. Was wir eigentlich meinen, ist, dass wir hoffen, dass niemand da wirklich, der noch verletzt ist und so, dass es denen allen besser geht. Ja, kann man es zusammenfassen. Ja, und deswegen gehen wir einfach weiter und steigen ins nächste Thema ein und gehen mal eine Woche zurück. Am 1. April gab es ja einige interessante Meldungen und einige interessante Hoax-Meldungen. Und eine Meldung ist so ziemlich daneben gegangen. Und zwar war das die der nette Elon Musk auf Twitter abgesetzt hat. Die Meldung sieht man auch ein bisschen weiter unten, wenn man runterscrollt. Im Endeffekt hat Tesla ja auf dem Finanzmarkt eine umstrittene Position. Manche Leute sagen, das ist absolut, es ist schon fast bankrott und es kann nur mit Staatsgeld irgendwie über Wasser gehalten werden. Die anderen sagen, nein, das sind nur Anfangsinvestitionen. Sobald die Megafactory steht, dann kommt der Gewinn. Und inmitten dieser finanziellen Kontroverse hat der Elon Musk halt ein Bild von sich rausgetwittert mit Broke und das fand der Aktienmarkt dann nicht so toll. Es war wahrscheinlich als Witz gedacht oder vielleicht auch als PR-Aktion, aber es ist ziemlich nach hinten losgegangen. Mir zeigt es eigentlich nur, dass der Aktienmarkt immer noch irgendwie scheiße funktioniert, wenn er auf so einen Mist mit so einer Panik reagiert. Also, dass wir immer noch irgendwie einen Aktienmarkt haben, der eigentlich seinen Zweck nicht erfüllt und mehr so für Spekulanten packt. Gerade auch am 1. April, also wenn der Tesla einen Kumpel hat, der von seinem, also der Musk einen Kumpel hat, der von dem Witz wusste, du kannst ja die Aktie shorten und machst dann einen ordentlichen Reibach. Also müsste man mal überprüfen, ob da jemand viel gewonnen hat bei. Hat der Musk selber gemacht. Mit seinen Jungferninseln-Konto dagegen gewettet und seine Kohle verdreifacht. Kommen wir nun zu wunderbaren Nachrichten. Es gibt in Indien Bundesstaaten, in denen es mit dem Wohlstand jetzt nicht so gut her ist. Und da man den Menschen die Möglichkeit geben möchte, ein glücklicheres Leben zu führen, hat man öfters mal auch Ziegen und Laptops verschenkt. Und eine Möglichkeit, wie man die Lebensqualität in den ärmeren Bereichen anheben möchte, ist die Möglichkeit, dass man Frauen an kostenlosen eine kostenlose Brustvergrößerung schenkt. Und es kostet so $3,800 etwa. Und die Idee dahinter ist, dass wenn zum Beispiel eine Frau sich wundert oder fragt, ob sie sich denn jetzt ein Kind erlauben kann, weil die Kindersterblichkeit hoch ist, oder wenn man sich an der Schule nicht ordentlich einschreiben kann und die Bildung minderwertig ist und dann nicht richtig lesen und schreiben lernst, also das sind so etwa 25% der Leute, können weder lesen noch schreiben. In solchen Fällen ist es wirklich aufmunternd, dass man dann ein Regierungsprogramm hat, was sich um die wirklich wichtigen Probleme kümmert und dann Brustvergrößerung halt umsetzt, weil das wird das Land schon besser machen, weil also das mit dem Lesen und Schreiben, wer braucht es schon so genau, wenn einfach nur die Oberweite stimmt? Und ja, da habt ihr es. Die großen Tippen von meiner Alten gehen auf die Kasse. So, kommen wir nochmal zum Europäischen Datenschutzgrundverordnung, zur Europäischen Datengrundschutzverordnung, ja, egal. Wird ja ab nächsten Monat in Europa umgesetzt werden müssen von den Unternehmen. Und hatten wir ja letzte Woche schon mit dem Symbol, was Facebook überall einblenden will, beziehungsweise was Apple überall einblenden will. Und Facebook möchte halt auch quasi mehrere Infrastrukturen jetzt fahren, um den unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen Genüge zu leisten. Die machen im Endeffekt eine PR-Aktion in Amerika daraus, so nach dem Motto, ja, wir verschärfen unsere Privatsphäre-Einstellungen wegen der EU und davon profitiert ihr jetzt auch. Und zwar übernehmen die einfach nur so ein paar optische Sachen, die dann der Endbenutzer im amerikanischen Raum auch sehen wird vielleicht. Und es sind schon ein paar Verbesserungen dabei, aber die ganzen legislativen Grundlagen, die ja dahinter stehen, warum Facebook das in Europa macht, die gibt es in Amerika ja nicht. Und deswegen benutzen die das quasi so als Marketingkampagne jetzt. Finde ich interessant. Ja. Sie sagen dann, wir geben euch den gleichen Datenschutz wie in der EU. Und das soll dann irgendwie ein Vorteil sein. Oder? Aus amerikanischer Sicht ist es ein Vorteil, ja. Ob jetzt, es ist mir eigentlich egal, ob jetzt die Post oder Mark Zuckerberg meine Daten an irgendwen verkauft zu politischen Zwecken, oder? Es gibt ja sich jetzt auch nicht so viel. Ich meine, das steht vielleicht mehr auf dem Papier, aber Papier ist geduldig. Nein. Ja, und hier geht es gemacht. Es geht um das ist ein Blog-Eintrag von GitHub und es geht hier um die Problematik der Upload-Filter, die EU-weit ja angedacht sind, die den Gesetzesvorschlag, den verlinke ich später auch mal in den Shownotes, aber das ist nochmal ein Aufruf von einem aus der Coder-Community, der die Leute halt darauf aufmerksam macht, hier, wenn diese Upload-Filter für Musik und für Bilder und für andere Sachen gelten die teilweise auch für Code. Hier eingeblendet sieht man beispielsweise einen Code, der ausgegeben werden könnte, wenn ein Upload-Filter implementiert wird. Ne? Also der Text hier zu lesen, was man halt als Antwort bekommen würde, ja, du kannst das nicht hochladen, weil es ist halt Copyright-Infringement. Ja, und das ist eine, ja, genau, push the client due to Article 13 Filters. Und das heißt in dem Sinne, dass man es halt nicht hochladen konnte, weil die Daten halt gescannt wurden vom Hochladen oder beim Hochladen und dann nicht veröffentlicht wurden. Ja, und das, ja. Upload-Filter. Es wird schlimm werden, wenn das wirklich kommt, weil dann gibt es einfach noch viel mehr Rechtsunsicherheit und wie wir es ja schon von anderen gesetzlichen Regularien kennen, die Unternehmen löschen im Zweifelsfall lieber mehr, als dass sie sich angreifbar machen. Ja. Super. Hatten wir doch eigentlich auch schon hier gemacht. Müssen wir das jetzt nochmal auf EU-Ebene machen? Das kostet doch alles doppelt. Wir haben den Stoiber doch dahin geschickt, damit er was gegen Bürokratie tut, oder? Ja, mal wieder die Universitäten in Amerika. Diesmal ganz obere Etage, Harvard. Und es gibt jetzt eine Gruppe von Leuten, asiatischstämmige Amerikaner, die haben sich zusammengeschlossen zu einem Verein und Anwälte beauftragt habe zu verklagen, weil sie der Meinung sind, dass das System sie diskriminiert. Und zwar läuft es ja in Amerika so, dass man jetzt so eine Art Quoten für Hautfarben hat und dann untereinander bei den Hautfarben schaut, wer sind die besten Leute. Und die Asiaten beschweren sich halt, dass ihre Tests viel schwerer sind und dass also bei ihnen Leute nicht genommen werden, die halt bei allen anderen halt auf jeden Fall sofort genommen werden. Und ja, bin gespannt, was dabei rauskommt, weil das hat ja dann auch für die ganze amerikanische Unipolitik Auswirkungen, wo der Fokus ja sehr auf Diversity um jeden Preis liegt. Bin gespannt, wenn die mit ihrem Ding durchkommen, dürfte das auf jeden Fall teuer werden für Harvard. Und sie argumentieren halt, dass es nicht nur ihr Interesse ist, sondern dass es halt auch im Interesse ist, dass diese Frage, ob das eine Diskriminierung ist durch Title IX, diese Gesetze, ob das ja einen Rechtsbruch darstellt. Und dann müssten sie halt richtig schrauben. Ja, die Ivy League-Universitäten in Amerika sind sehr hoch begehrt, sowohl bei inländischen Studenten als auch bei ausländischen Studenten. Ich weiß jetzt nicht, worin es noch in dem Artikel weitergeht, aber ein großes Problem besteht unter anderem darin, dass halt sehr viele Studienplätze von ausländischen Schülern belegt werden und amerikanische Schüler nur noch in die Universitäten reinkommen, wenn die nicht eine perfekte Eins haben, sondern die haben eine perfekte Eins und haben auch noch während des Schulabschlusses so Uni-Vorbereitungskurse gemacht. Und in den Kursen haben sie auch über eine Eins bekommen. Und nur dann haben die überhaupt eine Möglichkeit, in den Bewerberpool aufgenommen zu werden. Und dann wird es noch mal nach diesen Diversity-Kriterien ausgewählt und dass sich da halt bestimmte Leute ein bisschen diskriminiert fühlen, weil sie sich halt besonders stark anstrengen müssen, aber dann wegen dem Proports nicht die Stelle bekommen, das kann ich schon verstehen. Ja. Ist auch falsch, meiner Meinung nach. Da muss man irgendwie andere Strukturen haben, muss man mehr Unis haben, keine Ahnung. Oder halt diese, das mit diesen Elite-Unis, das ist eh so ein Schwachsinn. Und hier in dem Artikel geht es um eine Studie, die festgestellt hat, dass die Schule rassistisch ist. Generell ist Bildung immer was Schlechtes und Bildung sollte man Menschen vorenthalten, um sie vor Rassismus zu schützen. Nein, es geht halt um Microaggression und halt, ja, den üblichen Propanz, wo man halt einfach nur einen Kopf schütteln kann. Aber ich fand halt die Überschrift einfach ganz nett, so, Schule ist rassistisch, yo. Er hat ja auch gleich sich unten geoutet, das ist the greatest clickbait of all time, das finde ich auch ein bisschen, ich wette, dass das nicht der Titel der Studie ist, School is racist. Nein, nein. Aber es wird ja alles nur noch überspitzt dargestellt. Also in der Aufmerksamkeitsökonomie. Aber ja, Schule ist rassistisch, weil man, wenn man die westlichen Werte durchnimmt, oftmals auf Weiße trifft. Ja, wow. Großer Rassismus. Es gibt einen psychologischen, eine psychologische Diagnose, dass wenn man halt ziemlich stark politische Nachrichten konsumiert und kaum noch was anderes macht und dann zum Teil andere Lebensbereiche vernachlässigt. Und das ist das PITRB-Syndrom. Und dieses Syndrom tritt nun seit der Wahl von Trump verstärkt auf. Und die Leute, ja, haben sowas ähnliches wie OCD, also so dauernd aufräumen, wollen sie halt sozusagen die politische Lage aufräumen und alles in ein Schächtelchen verpacken und informiert sein und hier Skandal und sich von Nordkorea verrückt machen lassen und ja, halt der übliche Wahnsinn. Interessant finde ich nur, dass sozusagen ein durchaus normales Verhalten pathologisiert wird. Weil halt, ja, wenn du jetzt andere Lebensbereiche vernachlässigst, weil du zu viel News liest, Zumindest trinkst du nicht eine Flasche Wodka pro Tag. So, ich weiß nicht. Ich finde, da gibt es schlimmere Syndrome. Wie also jetzt. Das könnte man schon aber auch zusammen versuchen, finde ich. Eine Flasche Wodka und halt exzessives Newslesen. Ja, so irgendwie. Aber ich dachte mir einfach nur so, viele Nachrichten lesen ist ein furchtbares Syndrom. Nicht irgendwie. Jein, aber ich, also... Da kommt dann wieder der alte Mann zum Vorschein, weil ich sag mal, vor dem Internet war das halt schon, ich meine, klar hattest du auch so eine Grundangst, zum Beispiel in den 80ern vor Atomkrieg oder so, ja? Aber deine Grundangst ist nicht im Minutentakt mit irgendeinem Kram befeuert worden. Ich kann mir schon vorstellen, dass du heute halt das Gefühl haben kannst, wenn du so, wenn man es wieder mit den OCD-Leuten vergleicht, dass du ja dich komplett so vollstopfst mit Informationen, dass du das gar nicht mehr verarbeiten kannst. Ja, das Ding ist ja auch, wenn du jetzt also dem News-Cycle folgst, dass du ja kaum Zeit hast, ordentliche politische Lektüre zu lesen, und oftmals kannst du ja ein Buch lesen und wesentlich besser einen Einblick in bestimmte Thematiken bekommen, wie wenn du jetzt innerhalb der Medien immer auf dem Laufenden bist, weil du wirst ja auch zum Teil nur sehr oberflächlich und bruchstückhaft informiert, und dann gibt es noch das Zerrbild, dass man halt die Auflage steigern kann, und deswegen Nachrichten schön und gut, aber so richtiges Wissen erhältst du dort ja eigentlich nicht, eher so Gerüchteküche und ein bisschen so manche Pansche in Sachen, was passiert. Aber wenn jetzt politisch richtig durchsteigen willst, solltest du ja Bücher lesen und weniger eigentlich Nachrichten. Also, aber ja, ich fand es so ganz interessant, dass halt dieses PITRB-Syndrom steigt. Es gab ja auch dieses Trump-Derangement-Syndrom, wo ich mir auch dachte, ja Leute, bitte nicht übertreiben. So. Aber ja. Dieses PITRB, das ist aber nicht das gleiche wie Trump-Derangement. Inwieweit ist das denn unterschiedlich? Ja, das PITRB ist Trump-unabhängig. Also. Okay. So. Aber hast du nicht am Anfang gesagt, dass es seit Trump öfter auftritt? Ja, genau. Und dieses Trump-Derangement-Syndrom war halt eine Diagnose, die man dann gestellt hat, weil die manche Psychologen halt den Krankheitskatalog halt auch nicht wirklich kennen und es eigentlich eh schon wirklich für alles eine Diagnose gibt, und dann macht man halt ein Trump-Derangement-Syndrom aus einem PITRB. Und jetzt wird wahrscheinlich in den USA ein Psychologe aufschreien und sagen, ja, aber da gibt es ja feine Unterschiede. Das eine, da hat man eine Grundangst, und bei dem anderen möchte man die Grundangst in eine gewisse Bahn lenken, und das ist unterschiedlich. Und kaufen Sie dazu mein Paper zum Thema. Ja. Also, ihr wisst überhaupt gar nicht, was Methodik ist. Genau. Also. Und aber gleich nennst du mich einen Schlangenölverkäufer. Ja. Und aber wenn du halt beide Papiere liest, dann denkst du dir, ja Leute, also ein bisschen Humbug macht ihr halt schon. Deswegen ist auch jede zweite psychologische Studie nicht reproduzierbar, weil ihr halt das mit der Wissenschaft nicht immer unbedingt so eng seht, sondern nur so, ja, free inquiry, wir wissen schon, was wir machen. Wir tun neue Diagnosen erfinden, die man später nicht nachweisen kann, weil gerade der Zeitgeist irgendwie eine Schlagzeile haben wollen würde. Also, ich meine, das ist schon so, als würde man diese viel beschworene Spielsucht in Warhammeritis oder Warcrafteritis und irgendwie ja. Mass Effectitis einteilen, wenn das mit dem Trump-Derangement-Syndrom irgendeinen Sinn, so eine Systematisierung ist ja dazu da, die Komplikationen auch ein bisschen rauszunehmen und das Ganze ein bisschen zu abstrahieren. Wovor hat denn der Mensch Angst? Wobei ich mich hier da von dir distanzieren wollen würde, weil Spielsucht als Begriff, Sucht, wurde wenn es um Rauschgift geht, das wurde innerhalb des Dritten Reichs im Vokabular verwendet. Man sagt stoffunabhängige Abhängigkeit. Weil wenn man sich nicht hundertprozentig genau ausdrückt, dann kommt das Dritte Reich wieder. Deswegen darfst du nicht Sucht sagen, sondern abhängig. Deswegen sind die Soldaten hier vorbeimarschiert vorhin. Genau. Also, ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, das Trump-Derangement-Syndrom ist das größte und beste und schönste Derangement-Syndrom von allen. Finde ich. Make the arrangement syndrome great again. Also ich muss auch sagen, allgemein die Trump-Wahl ist eigentlich schon wirklich schön, weil halt man von den genau richtigen Leuten das Salz abbekommt. Und apropos Salz, Eugenik, das Salz in der Suppe. Der Menschheit sind die Degenerierten und nun will man bessere Gesundheit und Größe und Intelligenz von Kindern festlegen können durch einen DNA-Test, solange sie noch im Mutterleib sind. Und das Interessante an diesen Nachrichten ist, ja, potenziell gibt es die Möglichkeit, dass die Wissenschaft irgendwann soweit ist. Interessanterweise, es werden so Artikel aber immer geschrieben in einem soziologischen Kontext, also nach dem Motto, überleg dir, ob es richtig wäre, dein Kind im Mutterleib auf IQ testen zu lassen. Und man geht eher weniger auf die mögliche wissenschaftliche Entdeckung dieser Fähigkeit ein, weil tatsächlich könnte man zum Beispiel auch einen Albert Einstein klonen und der müsste nicht unbedingt ein Genie werden, weil im Wachstumsprozess immer innerhalb vom Mutterleib, aber auch außerhalb vom Mutterleib als Kind so viele unvorhergesehene Effekte auftreten können, dass du selbst bei genau derselben DNA nicht unbedingt dasselbe IQ-Ergebnis bekommen musst. Und deswegen frage ich mich immer so, also Herr Antonio Regalado, interessante News und es sieht auch top aus, Eugenics und weißt du, DNA, aber die Wissenschaft ist mal nicht mehr annähernd da dran und wir machen uns dann über eine Luftnummer Gedanken und es ist schön, wenn dann die Menschen sich auch mal Gedanken drüber gemacht haben, aber irgendwie so der Hinweis, dass es eine Luftnummer ist, der fehlt halt leider in dem Artikel und in dem darauf folgenden auch. Es sind zwei Artikel, die jetzt hier den Transhumanismus wieder groß werden lassen wollen. DNA-Tests für IQ sind am Kommen. Und dann denke ich mir, ja, Leute, also hauptsächlich hat ja IQ eher noch was mit Bildungsunwillen zu tun. Die wenigsten Leute lesen regelmäßig und du könntest wesentlich mehr rausholen aus dem Menschen, wenn du ihm einfach nur dieses Habit, also dieses, dass du halt liest ein Buch pro Monat, zumindest wenn du das hinbekommen würdest, bräuchtest du nicht für IQ testen, weil selbst wenn du einen hohen IQ hast und nichts draus machst, ist es halt scheiße. Aber ja. Oh Gott, schon wieder ein Artikel von mir. Ja, der Guardian, der ist jetzt auf den Trichter gekommen, dass wenn euch der Körpergeruch von anderen Menschen eher stört, dass das ein Indikator dafür ist, dass ihr eher einen rechteren politischen Blick auf die politische Landschaft werft und man hat Gemeinsamkeiten von Trump-Wählern und der Abneigung gegenüber Körpergerüchen festgestellt. Und es hat was damit zu tun, dass man Fremdkörper vermeiden möchte und sozusagen die Furcht vor dem Fremden, gerade auch im Menschen, vor Menschen, die anders aussehen, kommt halt zum Teil auch aus einem Infektionsvermeidungsimpetus im Menschen. Und jetzt schreibt der Guardian hier total von den Socken, dass ja das ja sogar einen biologischen Grund hat, warum man sozusagen Fremdkörper nicht haben möchte und dass es ja selbst sogar also sozialpsychologisch einen Grund hat, warum eine Gruppe nicht immer größer wird und man ein Stück weit auf die Gruppeneigenschaften achtet. Und Xenophobie, also die Angst vor dem Fremden, ist ja dann sozusagen, wenn das dann extremer wird und tatsächlich kommt jetzt hier in dem Artikel das so raus, dass es ja tatsächlich einen biologischen Impetus gibt für Fremdenhass. Also ich finde immer dieses Gedankenkonstrukt interessant, dass ja die Veranlagung, besonders rassistisch zu sein, ein Stück weit genetisch mitverantwortlich, also die Genetik mitverantwortlich ist und man dann sozusagen, wenn man Rassisten hasst, selber ein Stück weit Rassist ist, weil jemand, der Rassist ist, auf jeden Fall eine genetische Prävalenz dafür hat. Und ja, auf so ein rassistisches Zeug zu reden. Ja, aber es ist halt so ein Mindfuck-Fact. Also, ja. Das ist halt, wie ist es denn dann, wenn wir alle irgendwie mit Deodorant oder Zwangswäsche oder so ausstatten? Ja, ich sehe jetzt schon die SJWs am Rumrennen und sagen, ah, wir müssen die Dusche boykottieren, weil wenn wir uns jetzt waschen, dann trägt es zum Faschismus bei und lass uns mal im Dreck suhlen und so. Und dann, also ja, sowas gab es ja in den 60er, 70ern, mit den 68ern gab es ja so. Wir leben draußen im Wald, ja. brauchen nichts von der Gesellschaft, hast du meine Meinung? Und ja, also, wenn euch jemand drauf anspricht, willst du nicht mal wieder duschen, sagst du, nee, ist ein Teil des antifaschistischen Schutzwalls, den ich um die Gesellschaft errichte. Und weniger Seife verwenden hat damit zu tun, schon die Umwelt und das Gut gegen Faschismus. Das ist so. Bam. Ja, das ist nochmal ein kleiner Nachtrag zur letzten Woche, wo wir uns ja über die Dame mit dem Kopftuch unterhalten haben, von dem FDP-Plakat, die Kandidatin. Die hat jetzt hier dieser Twitter-User sich nochmal ein bisschen auf der Facebook-Seite der guten Frau umgeschaut. Und da sind dann hier so Sachen rausgekommen, wie, dass sie halt dort der AKP-Politiker da irgendwie geliked hat. Und ja, irgendwelche Erdogan-Botschaften verteilt. Und auch irgendwelche Sachen, die mit Existenzrecht von Israel zu tun haben, also wo das in Frage gestellt wird, hier verteilt hat. Oder halt irgendwelche Boykottaufrufe. Oder solche Sachen, ja. Also das ist jetzt so der aktuelle Stand der ganzen Nummer. Ich habe auch noch nichts gehört, ob da jetzt Konsequenzen draus kommen, aber ich gehe mal fest davon aus, dass das nicht einfach so ja. Wie ist das, wenn man doppelte Staatsbürgerschaft zum Beispiel hat? Kann man dann Mitglied in der FDP und der AKP sein? Das weiß ich nicht. Die meisten Parteien haben doch so eine Klausel, dass du nur in einer sein darfst, oder? Ja, prinzipiell ist das so, ja. Also bei der FDP ist es eigentlich auch so, ja. Ja gut, aber ich meine, es sind ja auch zwei Lebensmittelpunkte und so. Also ich weiß nicht, wie das könnte ja durchaus sein. Also ich muss sagen, ich finde die Memes jetzt nicht so beeindruckend. Denn fehlt irgendwie die Photoshop-Fraktion. Also so rein die optische Aufmachung ist jetzt okay. Irgendwie, oh, tollen Wolf und dann drei Wörter dazu, ah, super, damit wird's gehen, so. Aber ja, was soll man da auch sagen, also ich, ja, graue Wölfe, ja, brandmarkt sich ja selber als tatsächlich säkulare Organisation. Inwieweit ich dem Glauben schenken will, weiß ich nicht, also. Ich meine, die können ja so tun, aber dahinter stehen doch dann auch immer noch Leute, die weiterhin in der Gesellschaft eingebunden sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da einen Haufen Atheisten einfach so mit so viel Macht dulden würden. Ja, also. Ja, ich hoffe, dass die FDP da reagiert. Es war ja auch umstritten, wie ihr Stand zu den grauen Wölfen ist. Diese Veranstaltung, bei der sie da war, da hatten wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Da war sie ja nur eine der Rednerinnen. Und das war ja keine Veranstaltung von den Grauen Wölfen. Aber wenn man sowas hier natürlich sieht, dann ja. Ja, es sind einfach Hinweise auf etwas und deswegen wird die FDP da wahrscheinlich intern nachgehen. Und ich meine, es kann ja sein, dass das auch nur irgendwelche Sachen sind, die einfach geklickt hat, weil die das von irgendwelchen Freunden empfohlen bekommen hat und hat sich genauer dran gesehen. Also nur Postings wird sie wahrscheinlich nicht irgendwie großen Ärger bekommen, aber es wird vielleicht ein Anlass sein, mal ein bisschen zu prüfen, ob die auch was anderes gemacht hat, als irgendwelche Postings zu liken. Weil das ich weiß halt. Weißt du, ich weiß halt nicht, wenn du in der Partei bist, dann musst du doch schon ein bisschen Gespür haben. So, ich, keine Ahnung. So, ich. Bei einem Normalbürger würde ich jetzt sagen, ja, meine Güte, aber wenn du in der Partei bist, Und Totenhöfer, ja, den kannst du halt auch in der Pfeife rauchen. Ein Like ist halt auch kein. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, er hat das ja hier geteilt auch, ne? Also. Ah, okay. Der ist halt ein schmaler Grat, den man da auch geht. Also ich möchte auch nicht irgendwie für jetzt in jeder Situation meines Lebens unbedingt, dass jeder dann meinen Twitter-Feed durchguckt, aber da muss man dann halt entweder man steht dazu oder man muss halt irgendwie findige Leute haben bei seinen Leuten, die einem das sauber machen oder keine Ahnung. Aber Ja, ich wollte vorhin auch nur darauf hinweisen, nur weil sie was im Internet gepostet hat, sollte das noch nicht direkt Konsequenzen nach sich ziehen. Es kann nur ein Hinweis sein, irgendwas aufzunehmen. Ja, und es sollte auch tatsächlich untersucht werden. Ich finde, einfach mal mit ihr darüber sprechen, wie sie zu den Themen steht. Ja. Ja, nur direkt Konsequenzen, nur weil was online gepostet ist, das, keine Ahnung, das kann auch keiner fordern. Ja, das kann nur immer ein Hinweis für andere Sachen sein. Ja, und ja, das Ding ist halt auch, generell hätte ich das eher lieber, wenn halt auch Bundestagsabgeordnete in Anführungszeichen Sachen posten können, die mehr edgy sind, weil ich dann eher noch das Gefühl bekomme, dass ich weiß, was die Person so denkt und mich dann eher besser identifizieren oder weniger identifizieren kann. So. Man musste dem Ralf Stegner folgen, der ist immer total edgy. Tja, keine Ahnung. Also muss man noch mal dazu sagen, für Leute, die vielleicht letzte Woche im Stream nicht geguckt haben, die Dame ist jetzt nur irgendwo bei einer Kommunalwahl Kandidatin, also ist keine Bundestagskandidatin oder so. Ja, es geht da noch. Ja, und diese Dr. Fatma Dingsbums hier, die soll wohl angeblich Einreiseverbot in Niederlanden erhalten haben, aber das dann irgendwie ignoriert haben. Ja. Eine linke Partei ohne Querfrontler, ohne Putin-Versteher, ohne DDR-Nostalgiker, ohne EU-Feinde und ohne Israel-Hasser. Das wäre was. Mario Sixtus. Ja, das ist schon ein bisschen älter, aber es eigentlich ist diese Woche nochmal reingespammt worden in meinen Feed. Und das eigentlich Interessante hier ist dieser Wechsel hier mit einer linken Partei, die für demokratische Werte wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Informationsfreiheit etc. einsteht. Das wäre was. Und seine Antwort, das sind keine Werte an sich und schon gar keine Linken. Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit und Versammlungsfreiheit kannst du auf Pegida organisieren. Ja, weißt du Bescheid. Bitte, was? Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit gehört zu Pegida. Ja. Macht er Werbung für die oder was? Also, echte Linke brauchen keine Meinungsfreiheit, Ebel. Echte Linke ja, brauchen keine Versammlungsfreiheit. Ich weiß nicht so. Ich schreibe ja auch manchmal Bockmist auf Twitter, aber das ist halt... Boah, du kannst es nicht so gut veräppeln, wie es einfach aus dem Mund von Linken selber kommt. Keine Meinungsfreiheit oder Informationsfreiheit, keine Versammlungsfreiheit, das sind absolut keine linken Werte, weil die Linke degeneriert ist. Keine Ahnung, oder ich weiß nicht. Was machst du daraus? So, kein Wunder ist die Linke am Sterben, so, weil halt man sich mit grundlegenden Werten so nicht mehr gemein machen kann, Meinungsfreiheit eher so Mob-Mentalität, so man will keine Diskussion, man steigt sie nieder, man will Hate-Speech-Gesetze, Versammlungsfreiheit, ja, für die Antifa. Und alle anderen, die sollen sich entweder zur Antifa stellen oder ja, zu Hause bleiben. Das schwingt doch damit. Also, Mario Sixtus, Alter, da ist es drauf. Ja, ist ja für die Leute, die es nicht wissen, Journalist, der für den öffentlichen Rundfunk arbeitet. War früher an sich auch ein, also wo es um die Technikthemen ging, wo es die ersten Fernsehsachen zu irgendwelchen Technik- und Internetsachen ging, war der halt auch ganz in Ordnung. Dann hat er sich irgendwann mit dem Sascha Lobo auch zusammengetan und die haben ein paar vernünftige Sachen zusammen gemacht. Dann haben die sich so ein bisschen getrennt wieder voneinander und sind ihre eigenen Wege gegangen. Was mit dem los ist, weiß ich auch nicht. Der hat mich beispielsweise geblockt, obwohl ich nie Interaktion mit dem hatte. Das heißt, der ist halt auch so einer, der irgendwelche Blocklisten im Internet sich runterlädt und dann einfach irgendwelche Leute schon mal vorsorglich blockiert. Und da bin ich wirklich sehr enttäuscht von dem. Ja, aber gut. Es hätte ja doch schon eine Warnung sein sollen, dass er was mit Lobo zusammen gemacht hat. Ja. Es war ja früher was vernünftiger und dann muss man auch sagen, es war einfach so wenig auf dem ganzen Technik-Internet-Bereich. Wir hatten ja damals nichts. Wir hatten ja nichts. Was? Genau, wir hatten ja nichts. Wahrscheinlich warst du damals noch nicht radikalisiert. So, deswegen ist es dir nicht aufgefallen. Ja, ich frage mich das bei diesen Leuten auch immer, ob mir das erst jetzt auffällt oder ob die schon immer so, also ob die schon immer so waren oder ob die irgendwann mal anders waren. Ja, ja, ich meine, wenn sie über reine Technikthemen reden, dann ist es ja okay, aber die bewegen sich ja hier auch außerhalb von ihrem. Ja, aber das ist doch genau das Problem, das wir seit Jahren hier auseinandernehmen in seinem Kern. Die können sich nicht mehr auf rein ihre sachliche Ebene beziehen. Es kommt ja dann immer gleich Virtue Signaling und Identitätspolitik dazu. Die können ja keinen Artikel mehr schreiben, ohne diese Themen drin zu haben. Das ich muss auch sagen, bei dem Bullshit, den der die ganze Zeit schreibt, bin ich ganz froh, dass er mich geblockt hat. Sonst hätte ich den wahrscheinlich geblockt. Okay, ja, das war ja natürlich auch noch das Ding, dieser Schorsch Dingsbums hier, der hat jetzt auch noch irgendwie, so habe ich das auch gefunden, so einen ganzen Artikel geschrieben darüber, dass die Piratenpartei irgendwie von Gamergate infiziert ist. Fand ich lustig. Echt? Und, ja, ja. Also irgendwie so nach dem Motto, ja, weil wir ja irgendwie die Antifa nicht geil finden, manche von uns, ne, dass es dann halt für ihn ist, sind das halt alles Gamergater. Ich hätte wohl noch ohne Antifeministen und ohne Gamergater dazu schreiben müssen. Ja, es ist so. Mietfrei in Mario Sixtus Kopf. Seit drei Jahren. Ich wette mit dir, er ist verheiratet und hat von dem Freund seiner Frau ein Gameboy Color geschenkt bekommen als gute Besserungsgeschenk zur Vasektomie oder so. Ich kann dieses linke Gedöns, es kann doch nicht wahr sein, Gamergate. Weißt du, in Deutschland hat es noch nie große Wellen geschlagen. Und trotzdem ist es aber für Mario Sixtus ein Grund, die Piratenpartei zu meiden. Und auch die Piratenpartei durchsifft ist von der Identitätspolitik. Weißt du, das ist doch schon dein Lager. So, redest du alles schlecht. So, brauchst du einen Bienenschwarm, der sich für dich politisch einsetzt? So, das schreit er doch raus in den Tweets, weil er hat so ganz eng definiert, was alles nicht Basis seiner Bewegung sein darf. Hauptsache, dass man dann so wie so ein Bienenstock sich organisiert und nur die Königin, die Mario Sixtus ist also die Bienenkönigin, weißt du? Und dann darf das sein. Ich glaube, die haben das sogar noch in ihrer Birne drin, wegen diesem Artikel, den ich damals geschrieben habe, irgendwie im Dezember 2014. Ist auch schon ewig her, aber da haben sie halt noch irgendwie dann wahrscheinlich so online jemand, der Feminismus nicht mag und Gamergate unterstützt hat von den Piraten. Oh mein Gott. Und das haben sie jetzt in ihrem Hirn bis in alle Zeiten irgendwie abgeheftet. So, ich find's direkter klasse. Impuls. Das ist dann das deren Skinner-Box. So. Ja, einmal gehen wir jetzt sagen, kommt ein Korn raus und dann. Ja. Meine Fresse. Das sind die Fragen, die wir uns heute stellen. Mit AfD-Wählerinnen, Wählersternchen innen schlafen, darf man das? Nee, mit Wählersternchen innen bitte nicht. Dann muss man dann jetzt zu dem Consent-Form auch noch so einen Wahlzettel dazu machen, dann wird das ja bald ein richtiger Papierkrieg beim ersten. Ja, das kann man ja vielleicht in der Consent-App mit einbauen, dass die oben rechts zeigt, die, wenn der dir den Consent-Dings unterschreibt mit seiner elektronischen Signatur, wird das Logo von der Partei angezeigt, die du als letztes gewählt hast. Weißt du, dann sieht er das direkt oder die. Ja, vielleicht gibt es ja schon so eine App, die da irgendwie aus deinen Daten raus extrapolieren kannst, was du wahrscheinlich gewählt hast. Ob du das gewählt hast oder nicht, ist ja dann vielleicht schon nebensächlich. Also es gibt wohl auch schon so verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wo man halt sagen kann, okay, man gibt seine politische Neigung an und dann kriegt man nur Leute angezeigt, die auch diese politische Meinung haben. Aber ich weiß nicht. Die Politik spielt vielleicht in der Beziehung manchmal eine sehr große Rolle, aber manchmal spielt es auch überhaupt gar keine Rolle. Daran sollte man sich wirklich nicht. Und dann erzählte Luise, dass ihr Vater Abgeordneter der AfD war. Wie bitte? Dachte er und sah sie direkt an. Du musst dir unbedingt mal das Programm durchlesen, sagte sie. Da stehen echt vernünftige Sachen drin. Er sah sie wortlos an. Er wusste gar nicht, wie er darauf reagieren sollte. Die Information überforderte ihn. Wenn am Mann, es wäre Ironie, eine Art schimmliger Humor, wenn man so wollte. Aber es war ihre Realität. Naja, sagte er skeptisch. Er hatte schon immer ein Problem mit Frauen, die ihm erzählten, dass sie CDU wählten. Aber das hier war schlimmer. Er hatte sich noch nie mit einer AfD-Sympathisantin getroffen. Menschen wie sie kannte er nur aus dem Fernsehen. Sie kamen in seinem Leben nicht vor. Die Floskel, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, hatte inzwischen einen bitteren, unangenehmen Beigeschmack. Es war wie eine Epidemie, die sich außerhalb der Blase, in der er lebte, ausbreitete und jetzt begann ihn zu erreichen. Man darf nicht mehr zwischen rechts und links unterscheiden, sagte Luise. Darüber sind wir doch inzwischen hinaus. Sie sprach von hemmungsloser Geschichtsverfälschung und von der Lügenpresse, ein Begriff, den schon die Nazis verwendet hatten und der von der FDP bereits in den 90ern aufgegriffen wurde. Zwei Tatsachen, die viele vergessen zu haben schienen. Er war kurz davor, sich mit diesem Gedanken in die Unterhaltung einzubringen. Allerdings würde er noch einige Gläser Rotwein trinken müssen, um von dieser Klippe zu springen. In ihrer Gegenwart würde er nie eine Erektion bekommen. Tragisch. Ey, das erinnert mich an Idiocracy, wo die Nachrichten nackt moderiert werden. Weißt, wo du einfach noch ein politisches Talking Point irgendwie mit Erotik aufladen musst, damit du halt einen Klick bekommst. Das Gedankenspiel. Für die politisch Interessierten. Was soll? Aber das ist doch wirklich auch so auf dem Niveau von so einem Arztromanheftchen, glaube ich. Ja. Und dann fühlt er sich dabei noch cool irgendwie. Ja, das sind die aufgeklärten, harten Typen so, ne? Also, die haben es voll drauf. Ich würde sagen, gib denen mal das Kommando, so. Die kümmern sich drum. So, I can't even und ich muss erstmal ein bisschen Rotwein trinken. Ja, dann das spricht er auf der Republika und sagt, er wurde sexuell belästigt, nachdem er den Artikel geschrieben hat, weil er Penisvergrößerungs-Spam-E-Mail bekommen hat. Und er sagt, das hört einfach nicht auf, die wissen, wo ich wohne. Weißt du, und hat halt Spam-E-Mails. So. Der Regen hatte nachgelassen und als die Tür des Restaurants, das den schlichten Namen Lokal trug, hinter Andreas ins Schloss fiel. Die Linienstraße lag im Licht der im Stil der Jahrhundertwende nachempfundenen Straßenlaternen. Das Straßenstück sah aus, wie die Stadt früher einmal ausgesehen haben musste. Wie ein Berlin, das man nur von alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen kannte. Na, was kommt jetzt? Na? Vielleicht hätte er Luise sagen sollen, dass die Nazis und der schreckliche Krieg, den sie letztlich über das Land gebracht hatten, der Grund dafür waren, dass Berlin inzwischen so entstellt war, dachte er. Dass sie es zu einer Stadt gemacht hatten, in der es nicht mehr möglich war, 10 Minuten eine Straße entlang zu gehen, in der man nur Altbauten sah. Vielleicht hätten ästhetische Argumente bei ihr begriffen, sie war schließlich Model. Aber er war ziemlich sicher, dass all das keinen Sinn gehabt hätte. Und Luise sieht sich natürlich auch nicht als Nazi, erwiderte Andreas mit einer besonderen Betonung. Sie hat sich als rechtsliberal bezeichnet, was immer sie damit auch sagen wollte. Stimmt, sagte ich, die Begriffe rechts und liberal schließen sich ja genau genommen gegenseitig aus. Alter Schwede. Also ich habe ja gehört, dass bei der AfD im Wahlprogramm auch drin steht, dass man Farben abschaffen möchte, um die Willensstärke des Volkes zu stärken, damit man widerstandsfähiger ist, will man auf Farbe verzichten, weil die nötige Entbehrung würde den Geist stärken. Also das kommt wahrscheinlich im nächsten Artikel. Und dann muss Michael Nast im Lustspiel sich darum bemühen, die AfD aufzuhalten. Aber es brennt so tief im Schoß, dass er einfach nicht anders kann, als nachzugeben. Und nein, Quatsch. Also ich muss wirklich sagen, es steht nur einer zwischen uns und dem Faschismus und das ist Michael Nast. Wenn er nicht Nein zu diesem Model sagt, dann werden wir alle sterben. Die Luise. Ja, wir haben in Deutschland hier und dort antisemitische Vorfälle in Schulen und oftmals bringen Kinder das von zu Hause aus mit. Und man hat jetzt vorgeschlagen, ob nicht denn das Jugendamt einschreiten soll, wenn es zu antisemitischen Übergriffen, Äußerungen etc. in der Schule kommt. Und im Artikel geht man auf Vorfälle ein, die jetzt speziell nicht unbedingt den Bio-Deutschen zugeschrieben werden, sondern den. Ach komm, das passiert doch jeden Mal. Und dann sagt das Kind, hast du mir Frühstück gemacht? Und dann sagt man, nee, nimm halt Antisemitismus mit. Ja, das stimmt. Das Also. ist ja jetzt nicht irgendwie eine Erfolgsgruppe, dass du das jemandem da anhängen kannst. Und dann steht der Elternteil da und sagt, I said, a glass of juice, not Gäste-Juice. Nein, Quatsch, aber weißt du, ich weiß halt auch nicht. Auf der einen Seite ist es ja durchaus wichtig, dass man da hinterher ist. Auf der anderen Seite ist einfach dieser Gedankengang, dass der Staat halt aus politischen Gründen heraus Kinder aus den Familien rausholt, irgendwie auch befremdlich. Auch wenn ich um das Problem weiß. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich besser ist. So, ich keine Ahnung. Aber Rainer Wendt wird schon wissen, was er da sagt. Ja, aber alle alternativen Möglichkeiten könnten das Volk verunsichern, weißt du? Ja. Weil das Problem wird immer größer werden. Klar. Wenn da nicht sofort irgendwie. Ich wüsste aber auch nicht, wie man überhaupt auf dieses Problem reagieren soll. Beim Einbürgerungstest die Frage stellen, ist der Staat Israel legitim oder Ja, aber nee? dann sagen die Leute halt, die nicht doof sind, halt ja, und dann ist auch gut, ich meine. Ja, stimmt auch. Man Ja, weiß ja immer noch nicht. das meine ich mit politischer Gesinnung oder religiöser Gesinnung. Was weiß ich so. So über sowas musste man sich sehr, sehr lange keine Gedanken mehr machen in Deutschland. Und jetzt kommt es, tritt es halt wieder auf. Und das ist halt irgendwie, ich würde viel lieber darüber debattieren, wie wir eine Marskolonie bauen können. So, das, ich, aber ja. Ja, ich will meine Mondbasis haben. Tankstelle auf dem Mond, Kolonie Tankstelle auf wäre dem ja auch. Mars, Parkplätze in Polen, nein, Quatsch. Ein Das Thema ist Vergnügungspark halt mit durch Blackjack verschiedene unten Medien drin. gegangen. Also ich habe auch überraschend viele Beiträge zu dem Thema gefunden. Bei Deutschlandfunk gibt es Beiträge, es gab ja auch sogar eine Talkshow dazu. Und ja, also man kann irgendwie nicht ordentlich über dieses Thema reden, weil alle sagen, ja, es ist ein Problem, aber es wird einfach dann wieder sehr stark relativiert. Und in den Diskussionen wird sich dann halt auch an bestimmten Sachen aufgehalten, wie es einfach wirklich formuliert ist, welche Worte benutzt werden, die auch total unverfänglich sind. Ja, weil man halt nicht sagen will, es ist eine gewisse Gesellschaftsschicht, ja, arme Zuwanderer, Familien, wo dieses Problem verstärkt auftritt und in den Schulen, wo die halt verstärkt halt auftreten. Ja, da Oder gibt es jetzt ja erste Initiativen auf Bundesebene, so Sachen zu machen wie, ja, könnten wir nicht irgendwie Schüler von bestimmten Problembezirken auf andere Schulen in anderen Bezirken verteilen, dass wir da quasi so einen Ausgleich schaffen. Ja, so ein sowas, keine Ahnung, die ziehen da teilweise irgendwie Vergleiche mit den Maßnahmen, die in den 60er Jahren in Amerika gemacht wurden mit den schwarzen Schülern, wie die halt auf die ganzen Schulen verteilt wurden, um halt diesem Problem zu begehen der Konzentration. Weil ganz abseits, ob das jetzt was mit Religion oder sonst was zu tun hätte, ist es doch immer so, wenn du einfach eine große Gruppe hast, dass die Außenseiter irgendwie mobben. Ja, Ja, und und wie willst du bitte stell dir nur mal Nordrhein-Westfalen vor und du sagst, du willst in Nordrhein-Westfalen irgendwie Leute, die aus einer Gruppe die Probleme machen, besser verteilen. ja, Wie also ich willst sage du nicht, dass ich das? das eine gute Sache finde. Ich sage nur, dass die so wahnsinnig sind und das wirklich tatsächlich diskutieren. Und vor allem, ich möchte sagen, auf Bundesebene, Bildung ist immer noch Ländersache eigentlich, aber auf Bundesebene wird das jetzt diskutiert und das finde ich schlimm. Darf man, dürfte man, was soll das? aber Ich ich, meine, ich ich kenne, in der Lebensrealität ist es doch so, dass Leute umziehen, um in der Nähe von einer guten Schule zu sein, damit die ihr Kind dahin schicken können. Das ist doch die Realität. Ja, Und jetzt aber mit weißt du, das Verteilungsprogramm Problem, ist doch wirklich. Nein. Aber guck mal, das Problem ist doch auch, dass sich niemand wirklich getraut, den Fisch anzufassen, den Backfisch. Es geht um eine Minderheit, die Probleme macht, und niemand in der Politik will sich wirklich drum kümmern, weil man damit nicht unbedingt punkten tut. In den USA ist es so, dass dieses Knockout-Game, dass du in einer Gruppe einfach random Leute angreifst, die weiß sind, das ist ein Problem dort. Und hier in Deutschland ist es halt, ja, Islamofaschismus und Israel ist illegitim, so. Und das Problem ist aber, es kommt ja beides aus dem Elternhaus. Ich frage mich, inwieweit eine Schule sich um das mangelnde gute Verhalten der Schüler kümmern muss oder inwieweit das vielleicht eigentlich bei den Eltern vorhanden sein sollte, dass man Kind genügend Regeln beibringt. Da ist es in den USA so, dass halt ja die Väter nicht unbedingt da sind von den schwarzen Kindern, also wesentlich mehr wie jetzt in anderen Bevölkerungsschichten. Und bei uns ist es halt so, ja, mit Islam ist halt... ja, im Koran kommen halt die Juden sehr oft negativ vor. Wenn da das Kind einmal einen Koran aufmacht und drin liest, dann ist das plus ein paar Stereotype, ergibt halt einfach so ein Bashing. Und ich weiß halt nicht unbedingt, inwieweit sozusagen das Aufgabe der Gruppe selber wäre, einfach ihr mangelhaftes Verhalten zu ändern. Und warum man schon wieder irgendwelche Programme braucht von außerhalb? Warum kann man nicht das alleine hinbekommen? So, weil wenn es nur wieder von außen Druck ist, dann heißt es, ja, ich darf in Deutschland nicht so sein, wie ich will. Ich will rumhetzen und tralala. Ich will meine Mitschüler verprügeln, wenn sie der falschen Ethnie angehören. Und dann, ja, also das Problem ist, dass du dir keine Freunde damit machst, wenn du sagst, wir haben eine Minderheit und die benimmt sich daneben. Und ja, das ist das Hauptproblem. Deswegen hat man da auch in den 90er Jahren nichts gemacht. Also als wir die Welle, Flüchtlingswelle vom Balkan hatten. Also, wobei die sich überwiegend gut integriert haben. Aber ja, Mobbing. Mobbing kommt als nächstes in die Schulen. Für mehr Toleranz. Ja, genau. Wir sollten vielleicht einfach mehr Lehrer einstellen, anstatt Anti-Mobbing-Profis, aber nur mal so ein Gedanke. Ja, weil wir brauchen dringend Anti-Mobbing-Profis. Für, was war das hier, 20 Millionen, glaube ich. Ja, da freut sich irgendein Verein oder irgendwer, der die Leute dann mit einem tollen Ausbildungsplan versorgen kann. Ja. Und dann kriegen auch nicht Probleme Schulen und Mobbing-Experten, der dann überreagiert und bei Kleinscheiß, wenn sich zwei Jungs auch einfach mal nur raufen, weil sie mal gucken wollen, wer da stärker ist, dann kommt da dann auch die Komplettintervention, genauso wie bei Problemkindern. Das sehe ich schon kommen. Dass dann der Rest, der eigentlich normal ist, mit drunter leidet, weil sich ein paar richtig daneben benehmen. Also, aber ja, ist vielleicht auch nur eine Angst von mir. Aber ich sehe halt, wenn ich Mobbing-Experte höre, gehen halt bei mir die Warnleuchten schon an, weil die dann auch an Schulen kommen, wo sie eigentlich nicht gebraucht werden, wo sie überreagieren und Sachen versuchen, wegzutherapieren aus den Kindern, die gar nicht da sind. Aber ja, ich weiß noch, also ich möchte da nicht wirklich von meinen Erfahrungen auf andere schließen. Aber bei mir war es früher an der Schule so, da gab es so Vertrauenslehrer, da ist man halt zu den Lehrern hingegangen, hat dann irgendwann gesagt, so ja hier, also dann hat man mit denen über solche Probleme gesprochen, da gab es nicht so ein extra Mobbing-Beauftragten oder sonst, oder halt auch bei anderen Problemen. Es gibt ja viele Probleme, die Schüler haben können. Nicht nur Mobbing, das ist natürlich auch ein Problem. Ja, aber Mobbing ist natürlich auch ein schönes englisches Wort. Ne? Das sollte eigentlich schon alles dazu sagen. Ich sehe es kommen, dann hast du die Emanzen, die 15 sind und die sagen, der hat mich missgegendert und deswegen brauche ich jetzt eine Mobbing-Intervention. Das wird auf jeden Fall kommen. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dass so irgendwelche Schüler finden, was dir das erzählen. Ja, oder wenn man nichts findet, muss man halt unconscious bias irgendwie verfolgen. Ne? Also. Genau. Weil ich weiß noch, bei mir in der Schule war es auch so, die jungen Mädchen, die sich Feministin genannt haben, die waren auch Streitschlichter. Und die haben dann Sachen geschlichtet, wo nichts war und überreagiert. Und oh, der hat Arschloch zu seinem besten Freund gesagt, der muss furchtbar sein. Weißt du, so sieht es dann aus. Also. weil es ist ja nicht normal, dass sich Jungs, die Jungs sind, untereinander beleidigen und vielleicht auch mal raufen. Also Zumindest sehe ich das bei Anti-Mobbing-Profi, aber vielleicht sehe ich zu viel. Also die Mobbing, Anti-Mobbing-Profis werden auf jeden Fall bei den Problemen, die bestehen, nicht helfen können. Das Einzige, was da wirklich helfen könnte, wären ja, irgendwelche Sozialarbeiter, die in die Familien gehen, mit den Familien das irgendwie dann halt, ja, gucken, wie, warum kommt das Verhalten her? Es kann ja verschiedene Ursachen haben. Ja, es kann ja auch, es kann religiöse Ursachen haben, es kann aber auch ganz andere Ursachen haben und es wird einfach nur durch diese religiöse Gruppenidentität dann halt irgendwie projiziert. Ja, ja, und auf jeden Fall gibt es, ja, und natürlich gibt es, kann man, also das, diese ganze Sache ist eigentlich so dämlich, weil die Probleme an ganz anderer Stelle liegen. Die Probleme sind nicht die Mobbingopfer, die Probleme sind die Schulen, die nicht ausreichend ausgestattet sind mit Personal, mit allem Möglichen, der Schulverteilungsprozess, dann die Integrationskurse, die ganze Sache mit Inklusion, dann die ganzen Sprachdefizite und so weiter. Das sind die ganzen Probleme und das Mobbing, das ist ja im Endeffekt nur ein Symptom von den ganzen Problemen. Das nur mal am Rande gesagt. Deswegen gehe ich davon aus, dass das überhaupt nichts bringen würde. Vielleicht ist es ja die perfekteste Idee und es löst mit Magie alle Probleme und dann habe ich mich geirrt, aber irgendwie kann ich es nicht glauben. Feminist gegen rechten Verleger. Hervorragend. Das war eine ganz interessante Meldung. Also ich wusste das auch nicht. Das ist hier die Camille Paglia. Ich weiß mal nicht, wie man das aussprechen soll, aber auf jeden Fall ist das ja eine, die schon seit mehreren Jahrzehnten an der Hochschule lehrt zu Kunst und sich zu diesen ganzen feministischen Dingen äußert und ja auch quasi von dem feministischen Establishment ziemlich gehasst wird. Vor allem halt für ihre Aussagen damals, dass sie so ein ganzes Buch darüber geschrieben hat und ganz lange darüber geredet hat, dass halt eben die Freiheit von Frauen auch mit Risiken verbunden ist. Und dass man diese Risiken auch in Kauf nehmen sollte, um halt eben frei zu sein. Und dass man halt lange dafür gekämpft hat eigentlich, dass sowas wie eine Hochschule zum Beispiel nicht irgendwie die Frauen halt über alle Maßen irgendwie beschützt, quasi die Eltern ersetzt, sondern dass halt eben die Leute da nicht die Mädchen Ausgangssperre haben, sondern halt machen können, was sie möchten. Auch auf die Gefahr hin, dass sie sich vielleicht in Situationen begeben, die für sie nicht so vorteilhaft sind. Aber das gehört dann halt dazu. Ja, und die hat ja jetzt ein Buch geschrieben. Das Buch ist so eine Sammlung von Artikeln, die sie über die letzten Jahrzehnte geschrieben hat. Ich habe das hier bei mir auch stehen, allerdings die englische Variante. Und die deutsche Variante ist wohl in diesem Anthos Verlag, oder wie der heißt, erschienen. Also von dem Kubitschek ist das, glaube ich, der. Und hat einen ganz merkwürdigen Titel bekommen. Der eigentliche Titel ist Free Women, Free Men, also quasi freie Frauen, freie Männer, beziehungsweise befreie die Frauen, befreie die Männer, je nachdem, wie man das auslegen will. Auch ein ganz passender Titel. Und der deutsche Titel ist irgendwie Männer sollen Männer sein oder irgendwie sowas. Stand hier auch drin. Wo war denn das? Also auch schon ganz komisch. Und der soll wohl, das ganze Buch von ihr soll wohl gekürzt sein in der deutschen Fassung. Und, oh Gott. Und quasi, ja, auch hat einen ganz merkwürdigen Titel. Also mir sträuben sich da sozusagen schon mir sträuben sich da schon die Nackenhaare, wenn ich das nur höre. Buch gekürzt, das ist jedes Mal so, bitte nein, lass das. Niemand mag die gekürzte Version. Ja. Vorwort so, gestrichen und durch ein neues ersetzt. Zwei Kapitel gestrichen. Heilige Scheiße. Das ist schon hart. Also. Und da wäre ich gespannt auf die Grundlage der Entscheidung. Weil eigentlich ist es einfach nur dämlich, am Buch halt rumzueiern. Ich finde es auch furchtbar, wenn du dir Hörbuchversion von irgendeinem Buch holst und die dann sagen, die kürzeste Fassung. Hier steht es. Fehlt die Hälfte. Frauen bleiben Männer werden, ist der schwachsinnige Titel, den der deutsche Verlag dem Ganzen gegeben hat. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, es gab da halt auch schon große Diskussionen darüber, wie, warum sie überhaupt da veröffentlicht, und ich frage es mich ehrlich gesagt auch, aber ich gehe mal davon aus, dass sie das einfach nicht gewusst haben wird, was das für ein Verlag ist. Und andere Verlage, die normalerweise so feministisches Zeug veröffentlichen, für die ist sie wahrscheinlich ja eine Unperson, ne? Also, weil sie halt, und vor allen Dingen, was sie ja auch schon seit Jahrzehnten macht, was ganz interessant ist, diesen Poststrukturalismus halt kritisieren. Also, was halt genau dieses ganze Ding da ist mit, also das, was Peterson und so gerne als Postmodernismus bezeichnen, aber dieses Poststrukturalismus trifft es eigentlich noch ein bisschen genauer. Und ja, von daher ist sie auf jeden Fall keine Anhängerin von der Regenbogenfraktion. Und das reicht halt eben schon dafür, dass sie dann bei vielen Leuten halt als rechts irgendwie gilt, obwohl sie halt wirklich eine liberale Feministin, wenn überhaupt ist, die halt ihren Kopf richtig rum aufgeschraubt hat, also, und sich die Sachen halt von allen Seiten anguckt und halt eben dann auch merkt, dass man halt nicht alles irgendwie haben kann. Man kann nicht Freiheit und Sicherheit und alles und irgendwie und dann Nein. nur irgendwie erwarten, dass sozusagen dann das Strafrecht und alles schief gehängt wird, weil es betrifft ja nur die Männer oder so. Das funktioniert halt nicht. Also. Also ich habe mir von ihr das Sexual Persona, Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson geholt. 35 Stunden Hörbuch hab ich aber noch nicht angefangen. Okay. Aber bin ich sehr drauf gespannt, weil, also ich halte viel von der Frau. Ich tue zwar nicht mit allem übereinstimmen, so was sie so sagt, aber ich mag sie. So. Ja, muss man ja auch nicht mit einem einstimmen. Aber dieses Buch ist auf jeden Fall, das ist irgendwie ihre erweiterte hier, wie heißt das Ding? Masterarbeit oder so, also wo sie ihren Doktor mitgemacht hat. Nicht Masterarbeit, sag schnell. PhD. Ja, auf jeden Fall, das war das halt, und das hat sie nochmal erweitert, und daraus ist dann dieses Buch geworden, ne? Also es ist eine alte Arbeit von ihr halt. Aber ja. Ja, also das neue Buch kann ich auch empfehlen, aber wie ihr hier halt eben lest, auf gar keinen Fall auf Deutsch. Also, dann müsst ihr euch die englische Variante gönnen, oder wenn ihr es nicht versteht, dann darauf warten, ob sie sich in ein paar Jahren nochmal einen richtigen Verleger sucht. Die da nicht dran rumdoktoren, aber ja, das ist auf jeden Fall ganz interessante Meldung, also wo man halt eben auch sieht, wie da auf der rechten Seite des Verlagswesens dann auch solche Sachen sich irgendwie zurechtgelegt werden, dass es dann irgendwie ins Narrativ passt oder so. Es ist halt schon irgendwie schwach, gerade wenn es um, ja, ich weiß nicht, wenn du eh schon eine intellektuelle Person hast, die kannst du ja nicht unbedingt vor deinen Karren sperren. Das geht mit jungen, neuen Schreiberlingen eher wie jetzt mit so einem, ja, ich sage jetzt nicht Legende, aber Camilla Paglia hat halt einfach schon einen eigenständigen großen Ruf, viel Ja. Arbeit, und da, die braucht man nicht in Narrativ einpacken. Die feuert eh um sich gegen die ganzen Gender-Leute. Ja. Also. Ja, also viele von diesen Bestrebungen, um irgendwie die Kunst irgendwie zensieren hier, von wegen, dass keine Frauen mehr, keine hübschen Frauen mehr in Computerspielen sein sollen oder in der Werbung oder so. Das hat sie übrigens in ihrem Buch als stalinistischen Feminismus bezeichnet. Das fand ich auf Ah, jeden finde Fall ich eine klasse. ganz gute Bezeichnung. Ja, so ist die halt Klingt auch drauf. gut. Was sage Ja, ich es doch, gibt ich mag ja. sie. Weißt du, sie macht immer gute Sachen. Du wirst selten enttäuscht, wenn du von ihr Nachrichten liest. Also viel auf dem Radar sind die ja nicht, aber es gibt jetzt schon eine Riege von Feministinnen, die sich halt eben gegen diesen übertriebenen Feminismus auch zur Wehr setzt. Ich weiß nicht, vielleicht kommt der Artikel später auch noch mit den Kellnerinnen, aber dazu vielleicht später mehr. Streit um Verantwortung nach Belästigungsvorwürfen. Verwaltungsrätin attackiert WDR-Intendant Tom Buro. Hier geht es im Endeffekt um einen Fall, wo ja, ein Angestellter des WDR mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll, laut deren Aussage. Und dann ist das intern aufgearbeitet worden und es ist halt entschieden worden, ja, da ist nicht wirklich was passiert. Und ja, damit ist die Sache beendet. Und die Dame auf der rechten Seite, die saß in diesem Verwaltungsgremium, das das entschieden hat, mit drin. und ist nach dieser Entscheidung zurückgetreten, weil sie halt meinte so, ja, wir haben zwar dieses Gremium und die Gleichstellungsbeauftragte und alles, aber das existiert zwar, aber wir haben gar kein echtes Mitspracherecht und die Entscheidungen werden über unseren Kopf getroffen und die Hierarchien sind so schlimm im WDR. Jetzt kann man natürlich kritisieren, dass die Hierarchien, ja, also gerade der Tom Buro ist ja... Moment mal. Also die hat sich jetzt darüber beschwert, dass sie das nicht entscheiden darf, ob einer schuldig ist oder nicht, oder wie? So kann man es interpretieren, vor allem, wenn man halt ihre weiteren Aussagen dann zur Kenntnis nimmt. Aber rein vom Fall her ist es halt, ich habe den Fall ja geschildert, sie war in diesem Gremium drin. Da wurde es entschieden, über ihren Kopf hinweg, wie sie meint, und deswegen ist sie zurückgetreten. Und jetzt kritisiert sie halt den Tom Buro, weil er der Intendant vom WDR ist. Der hat da selber mit den Anschuldigungen nichts zu tun. Und der hat auch nicht die Entscheidung getroffen, nur der ist halt der Chef vom Laden. Und deswegen kriegt er jetzt die Kritik ab und die fährt halt eine kleine interne Kampagne gegen den mit ihrem eigenen Rücktritt. Sie wollte sich politisch mit einbringen, mehr im Rat, und irgendwie kam auch noch eine Vergewaltigungsanschuldigung mit dazu. Und das ist eine professionelle Frau, die Karriere macht. Oder? Also die hat niemanden beschuldigt, sie hat niemanden beschuldigt. Sie hat sich darüber beschwert, dass es nicht ordentlich aufgearbeitet wurde, weil sie selber in diesem Gremium drin saß und halt sagt, ja, ich habe das alles mitbekommen und das geht gar nicht. Ja. Aber ich sag jetzt mal, eine ihrer Äußerungen ist beispielsweise gewesen, wo habe ich das Zitat jetzt? Ja, Vorschläge für Präventionen oder auch den Umgang mit Vorwürfen seien teils ins Lächerliche gezogen worden. Sie wurden abgelehnt, verwässert oder aufgeschoben. Als Beispiel nennt sie in ihrer Mail Anspruch auf Konflikt- und Sozialberatung, Klimaanalysen in wirklich allen Abteilungen, transparente Bewertungen von Vorgesetzten, psychische Gefährdungsbeurteilen und so weiter und so fort. Boah, wenn ich das schon höre, Alter, geh bitte zur Polizei, wenn du ein Problem mit einer Belästigung hast. Und wenn du ein geistiges Problem hast, dann geh bitte zu einem Psychiater oder zu einem Psychologen. Aber sitzt nicht in der Firma rum und sagt, ich hätte gern irgendwelche Bullshit-Ämter, damit ich irgendwelchen Freunden Geld zuschippern kann, weil die irgendeine Kacke gelernt haben im Studium, die in einer ordentlichen Firma nicht zu verwerten sind. Also sorry, geh zur Polizei. Ich verstehe nicht, warum man das intern klären möchte. Ich komme da geistig einfach nicht dahinter. Und ich möchte hier nochmal betonen, es gibt ja die Strukturen beim WDR schon mit der Gleichstellungsbeauftragten, ein Personalrat, der sich darum kümmert, und das sind ja auch die Gremien, in denen darüber auch beraten wurde, nur die Entscheidung ist halt nicht so ausgefallen, wie sie es gerne hätte, und deswegen fordert sie, ich zitiere, im absolut hierarchisch geprägten WDR eine wirklich umfassende strukturelle Kontrolle und Ahndung von Machtmissbrauch und Herabwürdigung gegenüber Schwächeren und Abhängigen zu gewährleisten. Und ich meine, genau dafür ist Personalrat und Gleichstellungsbeauftragter ja da auf dem Papier. Deswegen, es ist, wenn da wirklich was schiefgelaufen wäre, sie saß ja im Gremium mit drin, dann hätte sie ja die Unterlagen und könnte das ja alles nachweisen. Deswegen weiß ich halt nicht, wie ernst man die Dame nehmen kann. Wenn das nächste Mal im Bundestag was beschlossen wird, was mir nicht passt, schreibe ich einen Brief an Merkel und sage, die ganze Hierarchie hier geht mir auf den Keks. Ich hätte gerne, dass die Sachen anders laufen. Und dann gucke ich mal, was passiert. Meine Güte. Natürlich ist Kritik an Hierarchie auch gut und richtig und wichtig. Aber wenn ich schon wir wollen ein Stimmungsbild. Was macht man dann? Tut man E-Metern, Theta-Meter den Leuten anlegen und Gehirnströme messen oder was? Weil das Klima schlecht ist in einer großen Firma. Ja, meine Güte. Dann geh halt in die freie Wirtschaft, wenn es dir dort nicht passt. Es ist ein überfütterter Apparat, der mit zu viel Zwangsgeldern groß geblasen worden ist. Und deswegen ist es wesentlich einfacher dort mit Nepotismus und Geschäftemacherei sich eine Struktur am Leben zu erhalten, wie in der freien Wirtschaft. Es ist aber normal, wenn du das mit Zwangsgeldern machst. Dann tue das Ding zerschlagen, dann passiert sowas nicht. Und dann kannst du in eine andere Firma wechseln, wenn das Stimmungsbild schlecht ist. Ah, ich krieg ein Hirnaneurysma, Alter. Ich sag's euch. Ja, und an der Stelle sei nochmal erwähnt, der Tom Buro, also wenn man das Gehalt von dem googelt, dann ärgert man sich auch. Er hat aber gesagt, er braucht so viel. Weil sonst, also wenn er nicht so viel kriegen würde, dann würde den Job halt jemand machen, der schlechter wäre als er. Ich würde es mal drauf ankommen lassen. Ja, ich auch. Kann auch eine Frau machen. Schon mal 21% gespart. Ich wüsste schon mal eine, die nicht in Frage kommt. Die ist auch beim WDR. Ja, also das Stimmungsbild stelle ich mir auf jeden Fall so vor, dass dann da die Frauenbeauftragte durch die Gänge geht und alle fragt, ob sie gerne eine Beförderung hätten. Und wenn die dann sagen ja, und dann da ist die Stimmung ganz schlecht. Dann muss man dringend alle befördern. Ja, aber Beförderungen sind doch eh voll Patriarchat. Also Leistung. Ja, nicht nur diese Münster-Sache gab es ja jetzt in der vergangenen Zeit, sondern auch diese Schießerei auf dem Gelände von YouTubes Hauptquartier in der Nähe von San Francisco ist das, glaube ich. Ja, war ja offensichtlich dann auch so, was die Nachrichten hergegeben haben, so, dass es wirklich eine Person war, die einen Groll auf YouTube direkt, also auf die Firma hatte, weil irgendwer sie demonetarisiert und Videos gelöscht hat. Aber es kommen halt gleich schon wieder so Leute aus der Ecke, die sagen, ja, und deswegen müssen wir auch die Community viel härter kontrollieren. Hier als Beispiel dafür haben wir The Verge, auch ein beliebtes Anti-Gamergate-Blatt in alter Zeit. Weil jemand durchgedreht ist und hingefahren ist und mit einer Pistole um sich geschossen hat, müssen jetzt die Daumenschrauben bei YouTube angezogen werden, was die Moderation von Content und Community angeht. Wer fordert so? Wie kann man sowas eigentlich fordern? Das ist doch... Die schnüren die Menschen immer weiter ein in ihre bekloppten Forderungen und niemand stellt das in Frage. Was hat eine Bekloppte, die eine Knifte nimmt und dahin fährt, damit zu tun, dass was auf YouTube hochgeladen wird oder diskutiert wird? Ich verstehe es nicht. Versteht ihr es? Also ich suche gerade nach einer Nutzerstatistik. Weil wenn die halt auch wieder so eine halbe Milliarde Menschen oder auch nur 100 Millionen haben und es dann halt einmal einen gibt, der am Rad dreht, ja meine Fresse, das ist doch dann weniger wie in der allgemeinen Gesellschaft. Also ich will es nicht kleinreden, ich hoffe, dass es allen gut geht und tralala und so, aber man muss es doch auch irgendwo im Verhältnis sehen, von wie viele Menschen den Service nutzen. So, also das war's. Ah, ich finde keine Statistiken, nur von 2005. Danke, Google. Ich bekomme YouTube-Mitgliederzahlen aus 2005. Meine Fresse. Fitness und Veganismus. Ja, gut. Jetzt sind meine Vorurteile wieder mal bestätigt. Ja, also ich an der Stelle klicke ich mich mal ein, weil den Artikel habe ich eingereicht. Ich möchte noch mal ganz kurz den ganzen Ablauf noch mal, so wie er jetzt anscheinend feststeht, nachvollziehbar ist, nochmal rekapitulieren, weil da halt einige Details bei sind, die nicht sehr oft genannt werden. Zum einen, die Dame, fangen wir mal so an. Sie hat einen gewissen Videostil gehabt, der halt wirklich verrückt wirkt. Sie, laut ihrer eigenen Aussage, macht die das aber absichtlich, um so ihre Basis zu bauen. Inwieweit man das glauben kann, weiß man nicht. Sie hat allerdings eine gewisse Folgerschaft gehabt im türkischsprachigen und farsisprachigen Raum. Aber hauptsächlich auch Leute, die sich halt angeguckt haben wegen Cringe. Ja. Und dann ist es halt so gewesen, dass sie halt auch von der YouTube-Demonetarisierungswelle getroffen wurde. Und dann gibt es einen Teil, wo man wirklich nur spekulieren kann, ob sie dann vielleicht nicht mehr genug Geld hatte, also das ist jetzt Spekulation von mir, ob sie vielleicht nicht mehr genug Geld hatte, um sich ihre Psychopharmaka zu kaufen. Aber das einmal nur am Rande gesagt. Ihre Eltern haben bei der Polizei schon Alarmglocken geschlagen und haben gesagt, ja hier, erstens, die hat was gegen YouTube und zweitens, sie ist irgendwie verschwunden und haben eine Vermisstenmeldung rausgegeben. Die Polizei hat sie gesucht und gefunden, am Abend oder in der Nacht, bevor die ganze Sache passiert ist, vor dem Hauptquartier in Google, wie sie in ihrem Auto gepennt hat. Allerdings ist sie ja volljährig und alles, deswegen konnten die nichts weiter machen. Haben die das halt nur zur Akte genommen, dass das passiert ist. Ja, am nächsten Tag ist sie zu dem YouTube-Komplex in San Bruno gefahren und ist da anscheinend durch die Tiefgarage in einen Innenhof gegangen, was bemerkenswert ist, weil überall sind Türen, wo man halt so Kartenleser brauche. Allerdings, wenn man von der Tiefgarage in den Innenhof geht, das ist wohl eine der einzigen Stellen, wo man keinen Kartenleser braucht. Vielleicht hat sie das vorher gewusst, vielleicht hat sie das irgendwie im Internet gelesen, vielleicht kannte die jemanden vor Ort, vielleicht ist sie auch einfach nur hinter jemandem die Tür durchgegangen, aber sie ist auf jeden Fall auch durch die Garage reingekommen. Dann hat sie halt drei Leute angeschossen, alle haben es überlebt und die einer ist schwer verletzt, die beiden anderen sind gar nicht mal so schwer verletzt worden dabei. Und dann hat sie sich selber erschossen und zwar auf eine etwas seltsame Art und Weise, und zwar hat sie sich selber in die Brust geschossen. Und das noch zum Ablauf des Ganzen, wie es passiert ist. Ich denke mal, jeder hat irgendwelche Videos gesehen, wie die Leute da aus dem Komplex rausgestürmt sind. Und wenn man sich das Ganze anhört, also es ist absehbar gewesen, dass sie halt irgendwie sich seltsam verhält. Die Polizei wurde gewarnt. Also es hört sich halt wirklich nach, dass sie halt total durchgedreht ist, Burnout-Syndrom. Die war jetzt zwar Veganistin und Tierrechtsaktivistin, allerdings hatte das wahrscheinlich weniger so einen Hintergrund. Es wurde eine Zeit lang auch spekuliert, ob sie vielleicht eine Beziehung hatte zu dem einen Typen, den sie angeschossen hatte. Aber das hat sich wohl herausgestellt, dass es nicht so war. Ja, das sind so die Fakten zum Fall und ein bisschen Spekulation von meiner Seite. Und es ist deswegen besonders gewesen, weil es so ein abseits des normalen Raumes stattgefunden hat. Ja, es ist ein Anschlag auf YouTube gewesen. Und obwohl das da in Amerika passiert ist, haben das alle mitbekommen, die irgendwie was mit YouTube zu tun haben. Und das finde ich allein ist eine bemerkenswerte Sache an der ganzen Angelegenheit. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht weiter passiert. Und ich bin glücklich, dass es so einigermaßen glimpflich vorübergegangen ist. Ja. Programmierte Klischees, Frauen in IT-Berufen. Das ist ein etwas längerer Artikel, den wollte ich eigentlich nur mal vorstellen. Das ist eine Übersicht von, Reporter haben halt in verschiedenen Ländern geschaut, wie sieht es da aus mit Frauen in IT-Berufen. Und fand ich einfach mal interessant, den Link zu empfehlen zum Durchlesen. Man kann sich schon vorstellen, dass halt in Ländern, wo die halt wirtschaftlich noch nicht so weit fortgeschritten sind, dass es da natürlich sehr viel sinnvoller ist, da Frauenförderung zu machen in den Fächern, weil da naturgemäß, ich sag mal, das Patriarchat noch stärker ist als hier. Obwohl das Patriarchat hier unschlagbar ist. Ne? Das mit dem in Ländern, wo das Patriarchat stärker ist, dort gibt es ja wesentlich mehr Frauen, die das wählen, das Fach. Also der Effekt ist ja andersrum. Wenn du eine Universität hast, die das anbietet, gehst du als Frau in die Ingenieurswissenschaften, weil du unabhängig werden möchtest. Also ich wollte es nur einwerfen. Also das sind Daten weltweit. Das hatten wir auch vor ein paar Sendungen mal. Nur so am Rande. Ja, also ich kann auch nicht alles unterschreiben, was in dem Artikel steht, aber es ist ein interessanter Artikel, sich den mal durchzulesen. Deswegen, ich fand ihn interessant. Games Week Berlin 2018, Highlights und Termine. Genau, das ist so eine wiederkehrende Veranstaltung wohl, über die wir auch am Rande schon mal geredet hatten, weil das setzt sich so zusammen aus diversen Dingen, die da sind. Zum Beispiel haben die hier so ein Womanize Networking-Format für Frauen im Tech-Kram. Und was sie hier halt auch mit dabei haben, ist dieses Amaze Festival. Das ist das, wo zum Beispiel eine von den zentralen Figuren, die damals kritisiert wurden im Rahmen von GamerGate, quasi ein zu Gast war und da auch interviewt wurde von deutschen Journalisten, aber ihr halt nur so Softball-Fragen gestellt worden sind, die überhaupt nichts, also sie da nicht mehr drauf angesprochen wurde, auf irgendwelche Dinge. Aber sie konnte auf jeden Fall sagen, dass die Leute in Deutschland das total verstanden haben, dass man die GEMA-Identität eigentlich nicht braucht und dass das eigentlich weitergefasst werden muss und so. Ja, ist jetzt halt auch wieder. Und Politik kreucht da natürlich auch irgendwo rum. Bei diesem ganzen Kram. Und um Lootboxen wollen sie hier reden. Das ist im Abgeordnetenhaus wahrscheinlich eine Veranstaltung von Bündnis 90 Die Grünen. Das ist richtig sehr. Ja, Games Week. Wenn ihr in Berlin seid, könnt ihr euch ja mal anmelden und Bericht erstatten, was da so passiert ist. Sind die Grünen die einzigen, die da parteipolitisch aktiv sind? Ich glaube schon, ja. Also es kann sein, dass es auch wieder irgend so einen Award gibt, wo irgendwie hier die Dorothee Bär wieder rumläuft oder so. Aber ansonsten, also sehe ich jetzt hier nur so die Grünen. Tja, seltsam. Ich meine, die Piraten gibt es ja nicht mehr wirklich da, ne? Die machen bei sowas ja gar nicht mehr, spielen ja gar keine Rolle mehr bei solchen Sachen, ne? Ja, wahrscheinlich nicht, ne. Ja, bleiben wir kurz bei den Spielen. Das ist ja auch wieder nur so ein Titbit eigentlich. So, ja, Crusader Kings 2, weiß nicht, ob das hier Leute kennen, so. Ist ein relativ komplexes Spiel, aber wenn man es mal begriffen hat, und da bin ich noch weit von entfernt, wurde auch sehr, sehr spannend. So ein Echtzeitstrategiespiel, aber ohne die kleinen Männchen sozusagen. Ja, man muss wirklich auf sehr hoher, höflicher Ebene irgendwelche Entscheidungen treffen und so. Mittelalter, Schnickschnack. Auf jeden Fall haben die jetzt für einen neuen DLC offensichtlich, wo es um die Kreuzzüge geht, Deus Vult als Werbespruch eingesetzt. Und sofort sind Leute aus ihren Löchern gekommen und haben gesagt, ja, nee, das geht aber nicht. Weil Deus Vult, das sagt ja auch die Alt-Right und Gamergate und was weiß ich wer, ne? Also, ja. Es ist ein historischer Ausdruck. Das passt, wenn, dann zu einem Add-on, wo es um Kreuzritter geht. Dann, und in dem Spiel, das Kreuzritter im Titel hat, dass dieser Spruch da mal vorkommt. God wills it. Ich finde es. Ja, aber gut, Paradox kommen auch aus Skandinavien, wer weiß. Vielleicht fällt das bei denen schon unter Hate Speech-Regeln. Apropos God wills it. Ja, der getrennte Nahverkehr in Belgien, das ist ein Vorschlag, der im Raum steht. Und generell finde ich das gut, dass man den Nahverkehr trennen möchte, weil dann auch sexistische Übergriffe minimiert werden können. Und ich finde das auf jeden Fall eine gute Entwicklung und ich hoffe, dass die Partei mehr Zuwachs bekommt. Aber geht das denn, dass du dann einen Abteil für Weiße und eins für Einwanderer machst? Ja. Oder wollen die das anders? Ach, nach Geschlecht? Geschlecht? So, ja. Aber das andere kommt vielleicht auch noch. Also, wir sind gespannt. Belgien, du schaffst das schon. Du bist das Herz des Dschihadismus von Europa. Du bekommst das hin, Belgien. So. Waffeln und Islamismus oder Dschihadismus. Du packst es schon. Ah, ja, Psychologie. Hier in dem Papier geht es darum, dass Frauen andere Frauen gerne dafür bestrafen, zu gut auszusehen, weil sie damit den Wettbewerb erhöhen, um ein ordentliches Männchen abzubekommen. Und da ja oftmals die ganzen bösen Online-Hate-Kommentare, die Frauen bekommen, oftmals von anderen Frauen kommen, haben wir hier ein Mosaiksteinchen, was denn sozusagen die Motivation ist. Du hast eine Louis Vuitton-Handtasche und du kannst dich besser schminken wie ich. Deswegen mache ich einen Zweit-Account und schicke dir Vergewaltigungsdrohungen und ja, hier hat man verschiedene Experimente, wo man drauf eingegangen ist, also wo man versucht hat, es festzustellen, wie hoch denn diese Bestrafung unter den Frauen ist. Allerdings hatte ich den gesamten Artikel nicht gelesen. Ich habe das nur empfohlen bekommen von einem Account, der eigentlich immer ziemlich gutes Material hat. Das werde ich mir mal noch genauer angucken und euch dann im Detail über die Berichte, über die Experimente Bericht erstatten. Ja. So, bevor ich hierauf eingehe, möchte ich noch mal kurz auf die Islampartei zurückkommen. Und zwar, auch wenn die Forderung von denen sehr überzogen klingt, die sind auch ein bisschen inkonsequent in ihren Aussagen. Sie fordern ja, wie gesagt, den getrennten Nahverkehr für Männer und Frauen. Aber sie sagen, einen Kopftuchzwang oder sowas möchten sie beispielsweise nicht haben. Also ich weiß nicht, was ich davon so halten kann. Allerdings gibt es ja in den Niederlanden die Partei DENK, D-E-N-K. Und ja, das ist halt auch eine Partei, die sich jetzt nicht direkt Islam nennt. Vom Branding her halt etwas subtiler. Allerdings ist das halt auch eine Sache, die man vielleicht sich mal genauer anschauen sollte. Da haben sich auch schon... Ich meine, DENK. Und dann hast du diese komischen Stände, auf denen steht Lease. Und dann kommen bald die Waffenshops, die heißen Handle. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, weiß jetzt nicht, in welchem konkreten Umfeld die zuzuordnen sind, die DENK, aber es ist halt auch eine Partei, die sich ähnlich so anhört. Da gibt es eine YouTuberin, Griffix heißt die hat da schon vor ein paar Jahren gute Videos zu gemacht. Sehr informativ, fand ich. An der Stelle empfohlen. Ja, die ehemalige südkoreanische Präsidentin ist verurteilt worden. Für Korruption in massiver Höhenordnung, die wirklich, die wirklich so eklatant war, dass es wirklich Proteste in den Straßen gab von den ganz normalen Bürgern, dass sie halt zurücktreten muss. Sie hat auch eine Sozial- und Bildungspolitik gemacht, die man als kulturmarxistisch bezeichnen könnte, wenn man, also vielleicht. Also aus europäischer Sicht wirkt es auf jeden Fall relativ extrem, was die so teilweise gemacht hat. Und die hat auch teilweise sehr seltsame Sachen unterstützt, wie irgendwelche Schamanenkulte und hat die halt mit staatlichen Vorzügen belohnt, wo man sich halt fragt, aus welcher Ecke kommt das auf einmal? Ja, und im Endeffekt ist das ein riesiger, riesiger Skandal gewesen. Und das ist hier in Deutschland nicht so auf dem Bildschirm gewesen, dass das stattgefunden hat. Und da es da jetzt ein Gerichtsurteil gab, sei das mal dazu gesagt. Im Endeffekt, ja, es ursprünglich sollte sie 112 Millionen US-Dollar äquivalent zurückbezahlen, was sie veruntreut haben soll. Das ist jetzt allerdings noch nicht klar, wie hoch die Summe sein wird. Sie muss erstmal 16,9 Millionen zurückzahlen und über den Rest wird dann noch entschieden. Aber das ist jetzt schon mal das erste Urteil und natürlich gibt es dann auch wieder Aktivistenbewegungen, die sich darüber freuen. Und es gibt Aktivistenbewegungen, die sagen, ja, das ist alles, das stimmt alles nicht und das ist nur, weil sie eine Frau ist oder das ist nur weil irgendwas. Dazu muss man sagen, die ist auch eine extreme Hardlinerin gegen Nordkorea. Also die ganzen Friedensgespräche, die jetzt stattfinden, das war nichts, was die unbedingt haben wollte. Auch ein Grund, warum sie nicht so super beliebt war. Ja, das zumindest so, wie ich das alles verstanden habe, ist das so, wie es sich da gerade verhält in Südkorea. Und ansonsten geht es halt weiter, Südkorea, Nordkorea, ne, die Annäherung läuft. Die Frage ist, wie lange braucht das jetzt, bis der Trend aus Südkorea hierher gekommen ist? Leute, die an was schuld sind, dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Ja, wir haben ja einen etwas anderen Trend gerade. Wie habe ich da jetzt gerade drüber geredet? Nee, ist alles gut. Auch wir als Einwälte sind erleichtert, dass Herr Puigdemont wieder in Freiheit ist. Puigdemont. Zur Rebellion hat das Oberlandesgericht dankenswerterweise in sehr scharfen und klaren Worten ausgeführt, dass dieses in Spanien vorgehaltene Delikt hier in einem demokratischen Staat Deutschland nicht strafbar ist. Das Oberlandesgericht ist damit unserer Ansicht gefolgt. Damit ist dieser Vorwurf endgültig vom Tisch. Wir begrüßen insoweit die Entscheidung des Oberlandesgerichts. Der juristische Kampf geht aber weiter. Zur Untreue hat das Oberlandesgericht bisher nur feststellen können, dass die Auslieferung nicht, ich zitiere, von vornherein unzulässig ist. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir das Oberlandesgericht auch von der Unzulässigkeit einer Auslieferung wegen Untreue überzeugen können. Erst dann ist das Verfahren endgültig beendet. Für alle Beteiligten in Europa wäre es das Beste, würde Spanien einen anderen Weg beschreiten und interne Konflikte nicht mit Mitteln des Strafrechts auszutragen versuchen, sondern zum friedlichen Dialog zurückfinden, wie von Herrn Puigdemont angefordert. Ich danke Ihnen. Ja, das ist Wolfgang der Anwalt vom Herrn Puigdemont gewesen. Ja, der Puigdemont, das ist Puigdemont ist ein lustiger Name in dem Kontext. Ja, aber ich denke, der hat das ganz gut zusammengefasst. Das ist jetzt die Lage. Natürlich wird Spanien da überhaupt gar keinen Haftbefehl zurückziehen. Die haben weitere Leute in Katalonien verhaften lassen. Die Veruntreuungsvorwürfe, um die es geht, da geht es um 1,6 Millionen Euro und das wird halt kollektiv irgendwie 400 Personen vorgeworfen, das sei dazu noch gesagt. Und ja, der Herr Puigdemont oder der Puigdemont, nennen wir ihn jetzt einfach mal so, der Dämon darf jetzt frei durch Deutschland reisen. Er hat zwar Meldeauflagen, aber er muss in Deutschland bleiben. Da findet in Landshut bald auch eine Konferenz, eine europaweite Separatistenkonferenz statt. Da wird er wahrscheinlich dann auch medienwirksam aufschlagen. Und die Spanier, die Katalonier, die freuen sich sehr darüber, dass, also die sind jetzt wieder, nachdem sie ja gegen Deutschland protestiert hatten, sind sie jetzt wieder sehr gut auf Deutschland zu sprechen, was diese Situation angeht. Und die spanische Zentralregierung gar nicht. Die verurteilen das halt als Provinzgericht, dass da eine Entscheidung getroffen hätte, die ja überhaupt gar nicht denen zustehen würde. Und schlagen so Töne an wie, ja, wir sind ja die in Europa, die am meisten mit allen anderen Ländern kooperieren. Wir führen pro Jahr 20 Deutsche nach Deutschland zurück mit internationalen Haftbefehlen, weil die halt sich hier an der Küste verstecken, als Touristen getarnt. Und dann zählen sie halt alle auf. Ne? Also Spanien liefert sehr viele Leute an alle anderen Länder aus und die drohen jetzt halt damit, dass sie das einstellen würden. Das ist jetzt so eine diplomatische Konsequenz der ganzen Sache. Und da ist die Bundesregierung natürlich irgendwie so in so einer Zwickmühle, weil die ja an sich die gleiche Meinung haben wie die spanische Zentralregierung, aber den Puigdemont jetzt auch, den Dämon ja nicht einfach austreiben dürfen. Ja, Moment mal, wir können doch zu unseren ethischen Regeln stehen und dann behält Spanien halt die deutschen Langzeittouristen da. Mhm. Wo ist das Problem? Also ich finde es jetzt per se auch nicht unbedingt schlimm, wenn dann die Leute halt dort im Knast hocken. Also ich weiß nicht. Wenn sie sich dort wieder was zu Schulden kommen haben lassen. Aber ja. Die Begründung des Gerichtes war auch interessant, weil sie sagen, sie gehen von einer Fluchtgefahr aus, was ja offensichtlich ist. Allerdings, da der Hochverrat und die Rebellion nicht als Straftatbestände von denen gewertet werden, ist die Fluchtgefahr bei Veruntreuung so gering, dass es nicht rechtfertigen würde, den festzusetzen. Das ist etwas schelmisch. Ich glaube, da haben sich die spanischen Anwälte sehr drüber aufgeregt. Ja, Fluchtgefahr liege vor. Da aber eine Auslieferung wegen des Vorwurfs der Rebellion unzulässig sei, sei die Fluchtgefahr deutlich herabgemildert. Ja, weniger einschneidende Maßnahmen als der Vollzug der Auslieferungshaft reichten zur Sicherung des Auslieferungsverfahrens aus. Und das ist halt so ein bisschen, das ist halt so die Auslegungssache gewesen, da hätten sie auch sagen können, ja, okay, setzen ihn jetzt fest und da sind sie dann halt etwas, aber auch vollkommen korrekt halt Ich komme mir langsam aber schon vor wie bei Asterix und die Goten. Also wir können keine Leute am Reinkommen hindern, außer sie heißen Putschdämon. Aber können wir denn Leute am Rauskommen an der Grenze überhaupt hindern? Würde der Putschdämon sich nicht einfach ins Auto setzen und nach Belgien fahren? Wo er ja bisher also ist. Es ist für ihn ist es natürlich jetzt aus verschiedenen Gründen besser, wenn er sich daran hält, weil er jetzt halt quasi. Es wird ja noch weiter entschieden und es wird Berufung eingelegt und. Aber jetzt erstmal ist er mehr oder weniger sicher, solange er in Deutschland ist. Da, es sei denn, also die Spanier werden ihn ja wahrscheinlich nicht kidnappen. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist halt dieser Separatistenkongress. Ist das so, dass die sich um 14 Uhr treffen und dann im Plenum sitzen eine Viertelstunde und dann gehen sie alle wütend in ihre Zimmer? Und sitzen da den Rest. Also ich hab mir das nur oberflächlich angeguckt, aber das ist schon eine ordentliche Konferenzsache und das ist schon was Seriöses. Warum treffen sich, also das, da stelle ich mir dann vor, da kommen dann die Schotten hin und was weiß ich, die Südtiroler Freiheitsliga und die Jüdische Volksfront und die treffen sich dann da alle mit einer Delegation und reden darüber, wie sie weiter irgendwie ihre Abspaltung organisieren. Aber ich gehe doch davon aus, dass die doch Geld auch für wirklich wichtige Sachen brauchen. Aber zu einer Konferenz jemanden nach Deutschland zu fliegen mit Delegation und Schnickschnack und Mist frisst doch so viel Geld, dass man für sinnvolle Sachen irgendwie ausgeben könnte. Was bringt einem eine Separatistenkonferenz als Separatist? Ja gut, ich meine Konferenzen, das ist, ja, da könnte man jetzt eine riesige Diskussion aufmachen, ob man das nicht auch alles per Videochat machen kann. Aber ich meine, Leute persönlich zu treffen, ist halt immer noch was anderes. Aber ich meine, ich will dir nicht widersprechen, aber es ist einfach ein Grundsatzargument. Konferenzen gibt's für alles. Geht die Bayern-Partei da auch hin? Die müssen wir dann sofort vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Ich glaube, die Bayern-Partei wird nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber die waren ja bei der letzten Wahl. Also ich glaube, dass sie gar nicht so eine Hardliner-Abspaltungspolitik überhaupt mehr fahren. Oh. Und bei Separatismus fällt mir halt gleich auch wieder ein, warum nicht eine Kolonie auf den Mars bauen und dort eigene Gesetze und Blackjack und Nutten haben? Weißt du, aber nein. Niemand will Kolonien bauen auf anderen Planeten. Ich will meine Mondbasis endlich haben. Tankstelle. Ja, die Tankstelle. Mit Vergnügungspark. Und Blackjack. Und einem unterirdischen Wald natürlich. Und einer Schnapsbrennerei. Und ich gebe dem Absinth die geheime Zutat dazu. Innenpolitiker Philipp Amthor, starker Rechtsstaat, harter Vollzug. Ich weiß nicht, hatte ich das eingereicht? Ich glaube nicht, oder? Doch, das hattest du eingereicht, aber eigentlich zu den. Ah ja, okay. Zu den anderen Sachen, aber ich finde das halt trotzdem eigentlich im Prinzip, ja, Herr Amthor mal wieder. Das. Genau, also das, da hatte ich dem Taxim auch geschickt. An der Stelle einen schönen Gruß. Ich hatte ihn vorhin auch im Chat gesehen. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Ja, typischer Amthor halt. Und ich meine, eigentlich gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Ich meine, der viel mit viel Inhaltliches ist es nicht, aber positioniert sich halt klar und ja, ist. Ach ja, es gibt einen Moment in dem Interview, da habe ich mir gedacht, das war so ein Kathy Newman-Moment, wo sie halt immer versucht hat, eben so Sachen zu. Hier, Herr Amthor, würden Sie das genauso zuspitzen? Sie versucht ihm halt auch immer so Sachen zu unterstellen und unterzuschieben und er pariert das halt immer und da gibt es halt auch irgendwann so einen Punkt. Ich weiß jetzt nicht, wo das genau war im Gespräch. Vielleicht noch ein bisschen weiter unten, wo es halt auch so ein Casey Newman-Moment hat, so das Motto, okay, ja, dann ne? So. Nicht so krass wie mit dem Jordan Peterson und mit Casey Newman bei dem Channel 4-Interview. Darauf spiele ich jetzt an. Ja, aber das liegt nicht an den Sicherheitskräften und Herr Spahn hat im Übrigen von rechtsfreien Räumen gar nicht gesprochen. Nein, tatsächlich, das ist richtig, ja. Das ist der Moment gewesen. Da hat er aber auch innerlich gegrinst, der Philipp. Na gut. Ja, ansonsten inhaltlich vom Thema halt typische politische Querelen, gar nicht. Keller geflutet, WC herausgerissen, Neues von AfD-Politiker in Neustadt, Haus von AfD-Politiker in Neustadt Orla verwüstet. Ja, ich hatte mich noch bemüht, um irgendwie noch politische Gewalt aus einem anderen Lager auch zu erfassen, weil ich gefühlt immer irgendwie was von AfDlern anschleppe und selten irgendwie was von anderen, aber ich dachte mir halt so, generell für so Demokratie ist das eigentlich eher ein ungutes Zeichen, wenn ein Haus verwüstet wird. So. Ja, das ist kein gutes Zeichen. Und jetzt ermittelt dort halt die Kripo und guckt sich an, was da kaputt gegangen ist. Ich habe den Thomas Rudi, habe ich jetzt auch nicht nachgegoogelt, ob der denn irgendwas Furchtbares verbrochen hat. Also ein besonders schlimmes Zitat rausgehauen hat oder ob das halt einfach nur die lokale Antifa ist. Es ist immer wieder so zynisch, wenn es dann darum geht, Hass Leuten zu unterstellen, sind die lieben Progressiven immer ganz vorne dabei. Aber wenn es dann darum geht, Hass wirklich auszuüben, und ich finde hier, wie jemandem halt die eigene Wohnung, die Unversehrtheit der eigenen Wohnung kaputt zu machen, einem irgendwie die Wasserleitungen zerteppern oder so, das ist wirklich Hass. Dafür brauchst du Hass. Alles andere kann Kritik sein oder eine Entgleisung oder irgendwas, aber hierfür brauchst du wirklich einen gesunden Hass, damit du dich selber in diese Gefahr begibst, die Straftat zu begehen. Speziell halt auch Wohnung, nicht irgendwie, weiß nicht, Lager, wo die Materialien sind, das die überfluten oder so, weißt, wo die Flyer gelagert werden oder sowas oder Wahlkampfbüro oder so, sondern halt wirklich Wohnung ist halt schon, weiß nicht, so. Also ich finde Anschläge auf Wahlkampfbüros auch nicht gut, egal ob das bei der Linkspartei ist oder bei den Grünen oder bei der AfD oder bei irgendeiner Partei, egal wie bescheuert die ist. Aber weißt du, das wäre immer noch ein bisschen Distanz. So, das wäre immer noch assi, aber da wäre noch eine gewisse Distanz. Ja, also erstmal ich verurteile das alles generell. Ich differenziere da nicht mehr. Da ist einfach die Schwelle schon längst überschritten. Und wir reden hier ja auch über politische Gewalt. Es ist ja nicht so, dass der, also wie gesagt, ich kenne den Typen hier jetzt auch nicht und von mir aus kann er der schlimmste Typ sein mit NPD-Hintergrund und was auch immer und sonst irgendwas. Es gibt ja unappetitliche Gestalten genug, aber das darf gar nicht mehr das Kriterium sein. Das darf auch nicht Kriterium sein, so ja, nur irgendwie Eigentumszerstörung ist in Ordnung. Nee, politische Gewalt generell ist nicht in Ordnung. Ja, politisch motivierte Gewalt ist das Gegenteil von allem, was Zivilisation ausmacht. Zumindest sehe ich das so. Ja, ich meine, geht nicht Zivilisation mit politischer Gewalt? Ich habe ein böses Zitat von ihm gefunden. Sexualverhalten von Afrikanern, also dieses Björn Höcke-Zitat mit dem, also vermehren sich wie die Ratten oder wie die Adler, stimmt er zu. Dieses RK Selection Theory. Theorem. Also, völkisch, das ist die Anklage, denke ich, die den Antifanten, wenn es Antifanten waren, durch den Kopf gegangen ist. Aber nun gut, Merkel sagt, dass Deutschland No-Go-Areas hat. Also, ja, finde ich gut. Jetzt haben wir es von Merkel bestätigt bekommen. Da habt ihr es, No-Go. Also, ja. Das hat sie wirklich benutzt, das Wort? In einem NTV-Interview. Und dann wurde nochmal der Seibert gefragt, was sie denn genau damit meinte. Und dann meinte der Seibert, ja, das war ja schon ziemlich deutlich, was sie mit No-Go-Areas meint. Und um ganz ehrlich zu sein, freut es mich, wenn Mutti das jetzt auch halt öffentlich sagen kann, weil es war abzusehen, es war, ja, eigentlich nur noch eine Frage, bis dann irgendwann mal eine Autoritätsperson diesen Zustand dann auch offiziell bestätigt. Weil bisher ist es ja eine böse Verschwörungstheorie, dass es No-Go-Areas gibt und in Wahrheit ist der Diversität nur gut und hat keinerlei negative Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und da haben wir jetzt den Breitbart-Narrativ, den die Merkel wieder kaut. So, und Breitbart macht Rechtspopulismus und Merkel macht, weiß ich nicht, No-Go-Area. Merkel-Populismus. Ja. Ich kann nur Merkel-Populismus. Also ich finde es halt lustig, weil wenn du mit No-Go-Areas, sagen wir mal 2015 irgendwie dir einen Kommentar erlaubt hast, dann hieß es, ja, Alter, du hast ja Kopfverlag gelesen und du bist verrückt, Stufe 4 und was, so Sachen. Und da, No-Go-Area, Merkel, go for it. Ja, es ist kein Merkel-Populismus. Ja, egal, ob sie es jetzt gesagt hat oder nicht und in welchem Kontext das war und was damit gemeint ist. Ich meine, wenn wir mal über konkrete Beispiele reden, wenn Paketdienste in Wedding, Berlin, die Pakete nicht mehr ausliefern, weil die halt gefährdet sind, überfallen zu werden oder wegen anderen Gründen, oder halt Rettungswagen nur mit einer gewissen Mannstärke in gewisse Viertel fahren. Das kann man jetzt Brennpunkt nennen oder Gefahrenort oder da kann man sich ja tausend Wörter für ausdenken. Ja, Frau Merkel hat auch mal gesagt, Multikulti ist gescheitert. Ja, also ja, ist ja, ich weiß nicht, ne? Ist halt müßig alles. Ich finde es nicht müßig, ich finde es klasse, dass Merkel das auch mal in den Mund nimmt. Ja, ich finde es weder positiv noch negativ und ich sehe, also zumindest für mich wäre es ja auch egal, ob sie es, warum sollte sie es nicht aussprechen, aber sie sollte es dann vielleicht ein bisschen konkretisieren, so wie ich es gerade gesagt habe, anhand von Beispielen halt. Ne? Also ich finde es absolut positiv, weil Mad Max-Szenario, Endzeitgeschichte, das ist meine persönliche Utopie. Deswegen, ich finde es klasse. Go for it. Naja, das ist auf jeden Fall kein Merkel-Populismus, sondern das ist einfach nur Mutterliebe. Ja, gut getroffen. Und zieh dir was an, Deutschland, es wird kalt. Ja. Wieder der Kulturkampf von rechts. Das ist ein ganz interessanter Artikel, in dem der Autor demonstriert, dass er viele verschiedene Entwicklungen in der internationalen und europäischen Politik nachvollziehen kann und indem er darauf eingeht, dass die Linke, der linke Flügel so ein bisschen, ja, gerade den Wahnsinn umarmt und die Realitätsverweigerung und er tut sich so direkt hart ausdrücken, aber es schwingt halt in dem Artikel mit, wie viele Sachen international gerade eigentlich jetzt nicht am Brennen sind, aber wie viele interessante Entwicklungen es gibt und wie wenig die Linke imstande ist, irgendwie da noch ein Narrativ zu präsentieren, der irgendwie einhaken kann, sondern halt eher so ewig gestrige Slogans, die schon so ausgebrannt sind, dass die Worte ihre Bedeutung verloren haben und es ist interessant so, Kulturkampf, so, hervorragend. Ja, das war's auch schon. Wir haben einen Haufen Deutsche, die Deutschland verlassen und wir haben eine neue Methode entwickelt, wie man die Zahl der Ausgewanderten verdoppeln kann und man ist zu dem Schluss gekommen, dass die Statistik in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht richtig war und es wandern sehr viele Deutsche aus und dann geht man noch darauf ein, dass man netto durch noch Sterbe- und Geburtrate, Auswanderung und Verlust von, was waren es, 400.000 Deutschen hatte. Und dann hat man in dem Interview, ist man noch drauf eingegangen, dass es ja haram ist zu sagen, dass Bio-Deutsche am Aussterben sind oder halt nicht am Aussterben, aber dass es halt weniger werden und dass wir ja auch sehr viel Zuwanderung bekommen, was hervorragend ist. Und ja, da habt ihr es. So. Ja, ich kann dazu aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, die Hälfte von den Leuten, mit denen ich Abi gemacht habe, ist im Ausland. Ich wäre auch fast im Ausland geblieben und ich kann das absolut nachvollziehen, dass es Leute ins Ausland zieht. Es kann sehr viele verschiedene Gründe haben. Gerade wenn man jung ist, will man vielleicht auch erstmal noch was erleben. Aber es gibt auch sehr viele, die einfach sagen, ja, okay, ich will dies und das machen, was Technisches in einem Spezialgebiet und das gibt es einfach in Deutschland beispielsweise nicht mehr und die müssen dann nach Amerika gehen oder nach England oder ein Bekannter von mir ist Biologe gewesen und das war noch, wo die ganzen Gensachen noch viel beschränkter waren als jetzt, der musste, glaube ich, in Niederlanden und in Finnland dann arbeiten, weil er es einfach in Deutschland nicht konnte. Das ist halt auch ein Punkt, es gibt bestimmte Arbeitsplätze in Deutschland nicht mehr. Ja, und bestimmte Leute nach dem Studium merken dann vielleicht so, hups, ich habe jetzt ein tolles Studium, hochwertig, aber irgendwie gibt es das, was ich arbeiten will, in Deutschland gar nicht mehr. Apropos Dinge, die es in Deutschland nicht mehr gibt, das ist ein etwas älterer Artikel vom 2. Dezember 2014, aber da ja alle Zuhörer und Mitaffen damals beschäftigt waren, Gamergate-Kämpfe auszuführen, wollte ich das einfach nur noch mal zu Protokoll geben, weil wir auch schon den No-Go-Area-Satz von der Merkel hatten, dass der Merkel auch gesagt hat, dass die Rente definitiv nicht für alle reicht. Damit haben wir, Rente ist nicht sicher, und No-Go-Areas. Und Multikulti ist gescheitert. Und dann guckt man sich an, was in den letzten Jahren in Deutschland passiert ist. Und dann fragt man sich, ist das Zulaufen auf eine Mauer, auf eine Betonwand gewollt? Oder ist es nur irgendwie so, man kriegt es halt nicht besser hin? So. Aber das wird schon so. Die Zukunft ist rosig. 2030 werden dann hier und da Staaten pleite gehen und die Leute aufwachen, dass sie keine Rente mehr haben. Während man immer mehr Geld für Polizei ausgeben muss, weil, sagen wir mal einfach so, die neuen Mitbürger aus dem Mittleren Osten halt auch eine Bürgerkriegskultur mitbringen. Wenn Bürgerkrieg in einem Land herrscht, dann krankt halt auch die Kultur dort und die Probleme werden in der Regel mitgebracht und Renten sind nicht sicher, Sicherheitsgefühl wird weniger. Wir werden mehr zahlen müssen, weil die Staatsfinanzen von anderen Mit-Euro-Staaten nicht so gut sind und ich freue mich auf die Zukunft. So, ich finde es klasse. Also, ja. Und das ganze Tragische an der ganzen Sache ist, dass es absichtlich so verändert wurde, das System, dass es einfach noch absehbarer wird. Und viele Änderungen im Sozial- und im Rentensystem, hätte man die einfach gelassen, würden viele von den Problemen nicht auf uns zukommen, die jetzt auf uns zukommen. Willst du sagen, dass das Rentensystem, was etabliert worden ist, was zwei Weltkriege überlebt hat und stabil war, dass man an dem rumgeschraubt hat und es jetzt nicht mehr stabil ist? Du bist aber ein Schelm. Ja, man hat einfach in grundlegende Systematiken von dem System eingegriffen, anstatt einfach an den Stellschrauben zu drehen, die dem System innegewohnt haben. Ja, also deswegen, ich unterstelle da einfach Absicht und ich denke mal, jeder, der irgendwie sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, wird halt sehr schnell sehen, woher das kommt. Ja, ich erinnere nur an den Herrn Riester und an die ganze Angelegenheit mit der Rürup-Kommission und der privaten Altersvorsorge. Ja, und wie geht es den Versicherungskonzernen heute? Anderes Thema. Das Skripal-Desaster. Ja, ist ein Zeitartikel, der ein bisschen nochmal diese ganze Skripal-Geschichte aufdröselt. Die Erkenntnisse sind ja jetzt so wie folgt. Ich weiß nicht, ob der Artikel noch kommt, aber dieser Giftanschlag hat halt im Endeffekt Todesopfer gefordert und das waren die Haustiere von dem Skripal. Die sind nämlich von der Polizei eingeschlossen worden, sind deswegen verhungert. Und allen anderen geht's gut, deswegen kann ich den Witz machen. Beide sind wieder bei Bewusstsein und werden sich wohl wieder voll erholen. Und das wirft einfach noch mehr Fragen im ganzen Fall auf. Es gab jetzt einen UN-Sonderanhörung zu dem Thema. Das habe ich mir auch angeguckt. Das war ziemlich gequält. Im Endeffekt beide Seiten unversöhnlich. Die Briten die gleiche Argumentationsmuster wieder. Ja, wir haben das, Porton Down hat das identifiziert. Und es können nur die Russen gewesen sein. Und die Art und Weise, wie Russland sich diplomatisch verhalten hat und was die an Falschinformationen verbreitet haben, zeigt uns nur, dass wir damit richtig liegen. Und darüber hinaus haben wir Informationen, die wir der Öffentlichkeit nicht sagen wollen. Und die Russen sagen halt, ja, ihr habt schon Sachen veröffentlicht, die sich hinterher als unwahr herausgestellt haben. Es gibt einen Prozess über die UN, wo das stattfinden muss. Da müsst ihr halt allen beteiligten Parteien die Proben auch zur Verfügung stellen, das habt ihr noch nicht gemacht und so weiter und so fort. Und weiterhin unversöhnliche Positionen und diplomatische Eskalationen weiter und ja, das nur die neuesten Entwicklungen in dem Fall. Ja, und hier ein Artikel dazu, was ich gerade erwähnt habe. Und wie gesagt, man kann einen Witz drüber machen, weil im Endeffekt alle Beteiligten sind halt glimpflich davongekommen, so wie es aussieht. Was ja auch gut ist. Das ist ein wunderbarer Artikel. Wenn das Video ist, wo die Talking Points alle wiederholt werden von vielen, vielen, vielen Sprechern. Sowas müsste man mal in Deutschland zusammenschneiden. Ja, erzähl mal ein bisschen mehr von Deutschland, genau. Weil das ist im Endeffekt ein Video gewesen, was vielleicht viele Leute gesehen haben. Da ist etwas zusammen, das ist ein Zusammenschnitt gewesen, wo ganz viele Nachrichtensprecher auf ganz vielen verschiedenen Sendern einen und denselben Satz wiederholt haben. Und die ganze Sache ist auf der einen Seite natürlich krass, aber auf der anderen Seite möchte ich das Ganze auch so ein bisschen debunken, weil es doch ein bisschen anders alles ist, als wie es dargestellt wird. Was nicht heißen soll, dass es nicht alles noch viel schlimmer ist. So, ja. Genau, vielleicht mal kurz das Video. Relativierst du hier herum? To serve our Treasure Valley communities. The El Paso, Las Cruces communities. Eastern Iowa communities. Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troublemaking and irresponsible one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media Ja, wir sind die Borg. Genau, also hier sieht man im Endeffekt, die lesen alle den gleichen Text. Das ist auch das Dokument, was man am unteren Bild dran sieht. Und das ist nämlich auch der erste Punkt. Also erstmal im Endeffekt geht es darum, dass die Fernsehsender ein Skript von der Muttergesellschaft bekommen, was sie dann vorlesen müssen als Public Announcement, weil das halt in den Verträgen so drin steht. So. Der Punkt, den ich erstmal debunken will, ist, dieses Beispiel ist nicht super gewählt, obwohl es ist, also sie reden ja im Endeffekt auf Englisch darüber, dass es halt ein Skandal ist, dass viele Leute die gleiche Fake News einfach nachplappern, ohne sie zu checken, was natürlich ironisch ist, weil die alle das Gleiche sagen. Aber tatsächlich ist das mehr oder weniger eine Public Service Announcement gewesen, wo im allerletzten Teil des Textes, der in diesem Video beispielsweise nicht drin geschnitten ist, gesagt wird, so ja, und deswegen haben wir jetzt einen neuen Service eingerichtet, sie können bei uns auf die Webseite gehen und wenn es eine Story gibt, die ihnen nicht gefällt, dann können sie das da melden, dass wir das fact-checken können. Und das ist im Endeffekt eine Werbung gewesen, die für diese neue Plattform, die halt die Muttergesellschaft, der Tochtergesellschaft von diesen Hunderten von Fernsehsendern zur Verfügung gestellt hat. So, das heißt, das Beispiel ist absolut schlecht gewählt, weil das ist im Endeffekt mehr oder weniger ein Werbespot gewesen und nicht eine normale Nachrichtensendung. Allerdings, in normalen Nachrichtensendungen passiert genau das Gleiche. Deswegen, das Beispiel hier ist schlecht gewählt, aber grundsätzlich passiert das natürlich. Ja, warum ja, warum wurde dieses Beispiel gewählt? Hier geht es nämlich um die Sinclair Broadcasting Corporation. Ja, und die Sinclair Broadcasting Corporation, die ist gerade in einem jahrelangen Übernahmekonzern, also die sind gerade dabei, einen anderen Konzern zu übernehmen. Jetzt ist mir der Name gerade entfallen, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Aber das ist einfach ein anderes Sendekonglomerat, was auch Fernsehsender hat und ich möchte einfach mal sagen, dass gerade die Sinclair Group hier rausgenommen wird, obwohl das natürlich alle machen, das möchte ich nochmal betonen. Ja, der Skandal ist echt, aber dass die hier gerade mit dieser komischen Werbung rausgegriffen werden, ist halt der Debunking-Part an der ganzen Angelegenheit. Ja, der Ebel hat es am Anfang auch gesagt, man könnte das genauso in Deutschland machen, das ist das, was ich Sprachregelung nenne. Die bekommen eine redaktionelle Sprachregelung vorgegeben, dass man halt beispielsweise Sachen, wie die gerade in Israel und Palästinenser passiert sind, als Zusammenstöße bezeichnet, obwohl man da auch andere Worte verfinden könnte. Aber auf einmal reden alle von Zusammenstößen und das ist dann halt die Sprachregelung. Und das ist der gleiche Effekt, der hier in diesem Video dargestellt wird. Und mir fällt halt auch die Parallele auf, wir machen das doch noch dreister. wir haben doch auch Regionalsender und die hängen alle an der ARD dran. Und wenn um 8 Uhr der Gong schallt, reden da halt auf allen Kanälen die gleichen Leute das Gleiche. Also, naja. Ja, aber es ist halt teilweise auch Medien. So, dass sie wirklich genau die gleichen Worte benutzen, weil das halt auch einen gewissen Effekt erzielen soll. Also das passiert tatsächlich. Bis zu einem gewissen Grad kann man das ja auch mit redaktioneller Sachen auch rechtfertigen. Aber wir kennen alle irgendwelche Beispiele, wo man sich einfach nur noch veräppelt vorkommt. Das wird hier besonders gut illustriert. Was ich da empfehlen kann, ist, schaut euch einfach von den Nachrichtenagenturen, die haben auch Homepages, wo sie die Meldungen sozusagen das erste Mal bringen, bis dann andere Sender zeitnah vor der Veröffentlichung auf der Nachrichtenseite oder teils nach der Veröffentlichung denn ihre Nachrichten aus dieser Pressemitteilung schreiben. Geht einfach mal auf Reuters, lest mal eine Weile nur Reuters, guckt dann fern oder lest euch mal noch einen ähnlichen Artikel in einer ähnlichen Rubrik in 2, 3 anderen Zeitungen durch und dann staunt ein bisschen. Also die ganzen Zeitungen, die tun ja euch eigentlich am Ende nur ein bisschen euren eigenen Bias noch servieren, die Nachricht noch ein bisschen uminterpretieren, damit die Zeitung halt sozusagen euren Geschmack trifft. Und im Grunde ist es ja ein Abschreibewettbewerb. So. Besser kriegen wir es auch noch nicht hin. Man weiß noch nicht so genau, was man denn besser machen könnte, wie man es besser umsetzen würde. Aber einfach mal, schaut euch einfach mal Reuters an und lest da eine Weile. Und dann lest mal wieder auf der anderen Nachrichtenseite, die euch sonst so zu Gemüte führt. Das ist echt interessant. Also die Strukturen, dass halt diese Medienhäuser immer mehr fusionieren und es immer weniger Eigentümer hat, da gibt es dann natürlich den wirtschaftlichen Aspekt, dass die dann halt die Unternehmensstrukturen nutzen, um Sachen zu rationalisieren. Und das ist natürlich nicht die Erklärung dafür, dass sie alle das Gleiche schreiben, aber das macht es einfach sehr leicht, bestimmte politische Nachrichten unterzubringen. Wenn sich damit dann zusätzlich auch noch Geld verdienen lässt, mit Native Advertising beispielsweise. Und das sehen wir in Amerika gerade mit diesen Übernahmeschlachten. Der Markt konsolidiert sich immer weiter. Und die Sinclair Group, die ich vorhin angesprochen habe, um die es in dem Video geht, die will halt die Tribune übernehmen. Und also der Markt konsolidiert sich immer weiter und immer weiter. Und das einfach nur als allgemeinen Hintergrund, weil das Problem ist echt und es ist real. Es wird auch immer wieder aufgenommen, auch sogar von irgendwelchen Comedy-Shows. Wurde das schon in der Vergangenheit gezeigt, aber gerade dieses Beispiel, es hat mich halt getriggert, dass sie das als Beispiel genommen haben, weil das einfach, die hätten jede normale Nachrichtenmeldung nehmen können, aber was nehmen sie? Einen Werbespot für einen, ist einfach ein ganz schlecht gewähltes Beispiel. Und selektiv, editiert auch noch, naja. Ja, hier haben wir eine Meldung aus der zugefrorenen Hölle. Also damit meine ich jetzt keinen Ort. Der saudische Kronprinz, der MBS, hat im Endeffekt gesagt, Israel hat das Existenzrecht. So, und das ist halt eine Äußerung, gegen die sich bis jetzt immer etwas gesträubt haben, das so konkret auszuführen. Und das fand ich einfach bemerkenswert. Ne? Also, ja. Wir brauchen ja jemanden, der uns schützt, wenn die Kohle von dem Öl mal alle ist. Tja, also ich weiß gar nicht, das alleine ist einfach, ich weiß nicht, muss man da noch was zu sagen? Ich denke mal, ist jedem klar, warum das krass ist. Ja, und hier sind wir bei Nordkorea. Kim Jong-un genießt die kapitalistische Musik aus Südkorea. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, also die Annäherungsverhandlungen, die laufen natürlich in Stagen, aber das, ne, die scheinen tatsächlich auf dem Weg zu sein, zu sagen, ja, wir machen das irgendwie. Ne, ich meine, allein wie der Kim Jong-un hier dargestellt wird, das ist immer noch natürlich als Autokrat und so weiter, aber ist halt schon viel sympathischer, als wie er sonst immer so dargestellt wird. Ja, allein das positive Medienbild finde ich interessant. Und ja, ich kann es nur wiederholen. Ich finde das echt gut, was da gerade passiert. Und ich hoffe, dass da nicht irgendwas dazwischen kommt und dass wir das bald erleben werden, wie es einen extremen Krisenherd weniger auf der Erde gibt. Es gibt ja noch genug andere. Ich weiß nicht, ob wir die Meldung mal schon hatten. Israel hat illegale Einwanderer in Israel gibt es illegale Einwanderer, die einen gewissen Duldungsstatus hatten, weil die ins Land gekommen sind, bevor eine Gesetzesänderung kam, die das halt eingeschränkt hat. Israel hat halt einen Deal gemacht mit Uganda, dass viele von den Leuten nach Uganda quasi übersiedelt werden, sage ich mal. Und allerdings haben sie da anscheinend nicht alle unterbekommen und deswegen suchen sie jetzt weitere freundliche Aufnahmeländer, die die Leute aufnehmen möchten. Und da haben sie halt auch direkt schon gesagt, dass ihnen ein paar Länder einfallen würde, die aufnehmen würden, unter anderem Deutschland. Und da gab es direkt die Reaktion aus Deutschland so, davon wissen wir, aber jetzt so noch nichts. Muss da wieder ein bisschen zurückrudern. Ja, klar. Ich hatte den, aber hatte ich den eingereicht auch wieder? Ja, in Großbritannien bemüht man sich darum, so 1984 nachzuspielen. Also es gibt mehrere Meldungen in die Richtung, wo man einfach nur noch aus dem Kopfkratzen nicht mehr rauskommt. Eine weitere ist jetzt die Idee, dass man Pornografie im Internet komplett einschränken möchte, dass man nur noch Zugang mit Altersnachweis findet. Ich frage mich, warum man, wenn man doch jetzt die ganzen neuen Domain-Endungen hat, .kids gibt es ja, K-I-D-S, also anstatt kommen, Kids haben, und dass dann man vielleicht als Kind nur ins Kindernet kommt und Erwachsene sein dürfen. Aber ja, Großbritannien will jetzt hier eine Datenbank aufbauen, wo du dich mit Name, Personalausweis registrierst und danach darfst du dir erst Schmuddelfilmchen angucken, damit man dann auch deine Geschmäcke auch aufgezeichnet hat und so. Und ich keine Ahnung, Großbritannien, so, du weißt schon, was du machst, aber du hast einige Programme, die halt komplett dem Freiheitsbegriff zuwiderlaufen und es ist halt eine weitere Kerbe in die Richtung Einschränkung der Freiheit des durchschnittlichen Bürgers. In etwa zwei Wochen wird das Urteil gegen Count Dankula erwartet. Ne? Also der Schuldspruch ist ja schon gefallen, aber die Schwere der Strafe wird entschieden. Das zu Großbritannien dazu. Hier, das ist ein interessantes Panel zur Situation in Somalia. Also Somalia erwähnen wir auch hier und dort. So, und generell ist es ganz interessant, weil ja Somalia eher ein bisschen stereotypisch gehandelt wird und man kaum auf die direkte Situation vor Ort eingeht. Und hier in der Panel-Diskussion sind jetzt auch nicht alle wichtigen Punkte angesprochen, aber so eine grobe, gute Übersicht über die Situation dort wird halt einem angeboten. Es ist in Englisch, geht anderthalb Stunden, aber ich fand den Vortrag nicht schlecht. Brookings, der Think Tank, der hat natürlich auch ein Stück weit seinen Bias, aber an sich hat mir diese Sendung ganz gut gefallen. Also ich kann sie euch empfehlen, wenn euch die Situation in Somalia interessiert. Zum Beispiel, was besonders herausgestochen hat, war dadurch, dass halt die Regierung sich so weit zurückgezogen hat, dass halt nur noch Stämmesgerichte und halt Insurgency Groups, also halt so Banden, halt das Recht abhandeln, hat Al-Shabaab, also hier islamische Miliz, die Scharia einführen möchte, eine einfachere Hand innerhalb der Bevölkerung, weil die Stammesgerichte so arbiträr und so unverlässlich sind, dass halt Scharia-Gesetze eine tatsächliche Verbesserung und der Gesetzeslage einfach mit sich bringen. Und deswegen hast du in der Bevölkerung gar nicht mal so einen großen Widerstand gegen Scharia-Gesetz, weil halt noch weniger Gesetz einfach schlecht ist. Und generell, schaut es euch an, das ist ganz interessant. Also. Somalia ist NCAP Paradise, meinst du? Ja, wortwörtlich. Also, hat dort jemand auf Twitter gefragt, ob es da eine Piratenpartei gibt? Ja. Hier geht es um Game of Loans mit Sri Lanka. Da hat sich China hat bei Infrastrukturprojekten Kredite gegeben und Sri Lanka hatte dann Probleme, das zurückzuzahlen. Und jetzt hat man den Pacht für 99 Jahre von einem Hafen übernommen, den man natürlich nur zivilmäßig ansteuern möchte und nicht militärisch, weil Indien hat jetzt dann schon den Kopf geschüttelt, meinte Sri Lanka, was macht ihr da? Und ja, der Artikel geht halt ein bisschen drauf ein, auf die Geschichte des Hafens. Der war halt zur Zeiten des Kolonialismus für die Briten schon ganz interessant und auch mal für die Niederländer. Und man geht halt auf A, die Geschichte und die Bedeutung des Hafens auf der Karte ein und B, wie das denn finanziell zustande gekommen ist. Und China vergibt manchmal auch Kredite mit der Absicht, direkt einen Einfluss sich reinzukaufen, wo man sich wirklich am Kopf kratzen kann, so, hä? Es war doch geplant, dass sie das nicht zurückzahlen können. In diesem Fall aber haben sie sich auf normale Art und Weise in den Hafen eingekauft und der Artikel beschreibt es eigentlich ganz gut. Also empfehlenswerte Artikel, wenn euch Häfen interessieren. Und kommen wir zu hervorragenden Nachrichten. In Südafrika möchte man eine Landreform beschleunigen. Man hat da schon länger einen Ausgleich, weil ja auch sozusagen aus der Kolonialzeit hier und da es Probleme gibt, wie das Land verteilt ist. Allerdings möchten wir jetzt den Prozess beschleunigen, weiße Farmer enteignen ohne Entschädigung und die neuen Farmer, die das Land erhalten, da guckt man jetzt nicht so genau nach Training und das denen erklären, wie man denn eine Farm so managt. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob sie das jetzt so durchboxen. Also Entscheidung ist noch nicht durch, aber man hat jetzt im Parlament positiv darüber abgestimmt, dass man bald die ordentlichen Pläne vorliegen haben möchte. Und wenn sie den Plan umsetzen, bin ich gespannt, ob es danach dann eine Hungerkatastrophe gibt oder ob man sich vielleicht an der Realität orientieren möchte. Und das wird einfach interessant, weil man hat das schon ein paar Mal gemacht in Afrika und jedes Mal ist irgendwie Hungerkatastrophe bei rumgekommen. Zimbabwe fällt einem da ganz gern als Beispiel ein, als abschreckendes Negativbeispiel und mal gucken, wie es in Südafrika läuft. Das ist auf jeden Fall interessant. So. Ja. Ja, das Thema hatten wir auch schon mal kurz angeschnitten im Zusammenhang mit Kapstadt und der drohenden Trinkwasserkatastrophe. Da hat es jetzt überraschend starke Regenfälle gegeben und das Zero-Day-Datum, wann das Trinkwasser ausgehen soll, ist auf 2019 nach hinten geschoben worden. Aber weiterhin gibt es natürlich die Infrastrukturdefizite da und das hängt halt auch damit zusammen, wie man es halt objektiv beobachten kann, dass halt aufgrund der Zentralregierung regional Kapstadt benachteiligt wird, aufgrund der Bevölkerungszusammensetzung da. Ja, könnt ihr euch ja denken, was das bedeutet. Das ist ein Artikel, der ganz gut auf Aluminium- und Stahlproduktion und die Tarife eingeht und wie denn die Versorgungssituation in den USA ist. Foreign Policy hat ein Democrat-Bias ein Stück weit, auch wenn Geopolitik generell im linken Lager nicht so gern groß gesehen wird, eher so als Sündenbock, wo man immer sagen kann, ja, hier Geopolitik und deswegen muss da Revolution gemacht werden. Und aber hier der Artikel, der erklärt die Situation jetzt nicht umfassend, aber ist mal ein ganz guter Einblick. So. Zumindest wird jetzt nicht viel von den Fakten verdreht. So. Ja. Ja, Amerika repositioniert sich halt, weil die mehr Rohstoffe exportieren wollen und weniger importieren wollen, was natürlich kurzfristig nicht machbar ist. Aber was sie ja unter anderem machen wollen, was ich auch immer wieder erwähne, die wollen ja Flüssiggas nach Europa verkaufen. Und wenn die da halt wirklich langfristige Lieferverträge hinbekommen, ist das ein riesen Geschäft. Und vielleicht haben die das ja im Hinterkopf, wenn die andere Verträge mit anderen internationalen Handelspartnern dann mit anderen Bedingungen ausstatten. Aber ich verfolge das weiter, inwieweit diese ganzen Sanktionen nur als diplomatisches Handelsinstrument genutzt werden oder auch wirklich langfristig dann Bestand haben werden. Ja, und beim Thema Gas, es gab sehr lange eine, Gazprom ist ja im Endeffekt die russische ja, die staatliche russische Erdgasfirma. Dementsprechend hat die ein sehr großes, also ein Marktmonopol, kann man eigentlich schon fast sagen. Amerika versucht das ja gerade ein bisschen zu brechen mit ihren Exporten. Allerdings können die sowieso nur einen Teil überhaupt der Marktkapazität überhaupt bekommen, wegen den Pipelines, die es ja durch Polen gibt, durch die Ostsee und durch die Ukraine, wo wir das ganze Gas bekommen. Ja, und im Endeffekt geht es hier nur um einen sehr, sehr lange laufenden Prozess schon, wo halt grundsätzlich in Frage gestellt wurde, ob Gazprom auf die Art und Weise, wie sie halt Geschäfte machen in Europa, überhaupt Geschäfte weiterhin machen darf. Das ist auch Teil, ich sage jetzt einfach mal, das ist einfach eine so große wirtschaftliche Sache, dass mich das nicht wundern würde, wenn da die ein oder andere Medienkampagne gegen Russland, um eine Verhandlungsposition zu stärken, bei rausgesprungen ist. Ja, und da ist jetzt im Endeffekt entschieden worden, dass Gazprom darf weiterhin handeln und darf weiterhin agieren und hat ein paar neue Auflagen bekommen. Aber wenn das anders ausgegangen wäre, hätte das halt extreme Auswirkungen gehabt, bis hin zu, dass es vielleicht sogar Gasengpässe hätte geben können und so weiter und so fort. Also wirklich ganz, ganz komische, komplizierte Angelegenheit. Und irgendwo in dem ganzen Ding drin sitzt der Gerhard Schröder und lacht sich einen Ast. Mein Gasinfrastruktur für Deutschland zu sichern, man kann es so oder so sehen und bereichern tun sie sich da alle dran, da möchte ich auch nicht schönreden, aber wir brauchen das ja. Ja, weil sonst gehen hier, ja, ich will jetzt nicht sagen, sonst gehen die Lichter aus, aber wir brauchen das ja, das ist Infrastruktur. Ne? Irgendwo muss es herkommen. Ja, So, hier sind wir beim Thema Datenspuren, die wir hinterlassen im Endeffekt. Es gibt ja einen Plan, international ein Known Traveler Network zu etablieren, wo im Endeffekt die Daten, also auch Daten der Reisenden berücksichtigt werden und in verschiedenen Varianten, dass halt man die Daten offenlegen muss oder dass die Daten gescreent werden und dann werden aufgrund dessen Reisebeschränkungen oder Einreisevisa erteilt. Und IBM ist halt ein sehr großer Infrastrukturanbieter und für ein solches System, wie ich es vorhin beschrieben habe, braucht man ja eine technische Grundlage und IBM entwickelt die jetzt gerade auf Basis von einer Blockchain. So, das kann man jetzt gut finden oder man kann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen IBM oder Blockchain. Aber es ist noch nie jemand gefeuert worden, weil er den Auftrag an IBM gegeben hat und deswegen wird das bestimmt ein ganz tolles System werden. Mhm. Ja. Also es geht da darum, dass man auf der einen Seite Daten selber vorhalten muss für dieses Known Traveler Programm, aber dass auch alle Daten, die man öffentlich in irgendwelchen Social-Media-Sachen oder sonst was veröffentlicht hat, auch nochmal überprüft werden können. Und dann wird halt, wie so oft, ein Scoring-Wert errechnet. Und in China ist es ja schon so, dass wenn dein Scoring-Wert halt nicht so gut ist, dann kannst du nicht mehr fliegen. Und ja, für sowas kann das dann halt genutzt werden. Hier haben wir eine interessante Nachricht, die mich auch überrascht hat. Und zwar die Marke Black Friday. Ich meine, Black Friday, denke ich mal, kennt man von Thanksgiving. Amazon hat das ja mehr oder weniger etabliert. Also Black Friday ist generell in Amerika schon immer so ein Ding gewesen, aber mit der Amazon-Kaufkultur ist das dann ja auch hier irgendwie so zum Begriff geworden, hier rüber geschwappt. Und dann hat Amazon natürlich gesagt, so ja, das haben wir hier etabliert und deswegen wollen wir das haben. Und deswegen wollen wir das Patent haben. Und dann gab es einige kleinere Webseiten, unter anderem blackfriday.de, und MyDeals und so Schnäppchen-Webseiten, die dagegen halt dann vorgegangen sind, weil sie halt meinen, so ja, das ist einfach so ein so allgemeiner Begriff. Das können die nicht patentieren und ich hätte gedacht, dass Amazon damit durchkommt, aber nee. Finde ich gut. Überraschend auch. Ja, also Super Union Holdings ist die Verwertungsgesellschaft, die Markenrechte verwertet. Das hört sich gefährlich an. Gut, ja, tatsächlich, also Thoriumreaktor. Also ein Thoriumreaktor ist im Endeffekt ist wie ein Atomkraftwerk, nur benutzen die halt ein anderes Element, und zwar das Thorium. Das hat die Vorteile, dass, also es hat sehr viele Vorteile, man braucht weniger Brennstoff. Der Brennstoff muss nur 300 Jahre gelagert werden, nachdem er benutzt wurde, dann ist er halt kein radioaktiver Müll mehr. Und durch die ganze Konstruktion des Reaktors können einfach so Sachen wie Kernschmelzen und sowas sehr viel schwieriger passieren. Ja, das kann ich leider technisch nicht erklären, aber da kann man sich den Artikel nochmal zu durchlesen. Boah, da hast du dich ja überhaupt nicht gut vorbereitet, dass du mir das ja, jetzt also nicht soll ich das erklären? Soll ich das also jetzt erklären mit der, dass es halt eine aufgelöste Salzlösung ist? Das sagt doch keinem was. So gut kann ich es tatsächlich nicht erklären. Das Wichtige ist, dass es eine neue Technologie ist. Und dass es halt nicht so schlimm ist wie die alten Kraftwerke. Ja, es geht, ja, und das ist eine neue Technologie. Und warum macht man das hier nicht? Hier gibt es keine Atomkraft mehr, weil halt das immer damit begründet wird, dass die Technologie so unsicher ist und dass der Brennstoff so teuer ist und dass halt die radioaktiven Abfälle so groß sind. Und die Technologie gibt es, aber sie wird nicht angewandt, aber in China wird sie angewandt und in ein paar anderen Ländern auch. Also da wollte ich nur darauf hinweisen, ich bin nicht unbedingt ein Fan der Atomkraft, ich bin da halt ein Pragmatiker und das ist ein Weg, die Atomkraft zu bekommen. Inwieweit das technisch ausgereift ist, es ist auf jeden Fall so weit technisch ausgereift, dass sie in China so ein Ding bauen. Hier wird das wahrscheinlich an den Sicherheitsauflagen immer noch scheitern. Aber ja, eine neue interessante Technologie, die ich befürworte, sage ich jetzt mal. Ja, und hier haben wir wieder eine Nachrichtenmeldung. Ja, ach, ich sehe gerade, ich habe, glaube ich, den. Ja, stimmt, das hatte ich nochmal korrigiert. Das ist die Nachrichtenmeldung sagt im Endeffekt, ja, es gibt eine neue Studie mit Langzeit. Beobachtungen von Ratten, die zeigt, dass Handystrahlung schädlich ist. So. Tatsächlich ist es aber so, wenn man sich die Studie genauer anguckt, dass die halt bestimmte Fehler enthält und da gab es einen Artikel, wo halt gesagt haben, okay, normalerweise würden wir über so einen Artikel nicht berichten, über so eine Studie nicht berichten, aber heute berichten wir mal über die Studie und zeigen, warum wir normalerweise über so eine Studie nicht berichten, und dann haben die halt die Fehler in der Studie aufgezeigt, die die Journalisten dazu geführt haben, dass sie nicht über die Studie berichtet haben. Das fand ich das eigentlich Interessante an der Story. Ich habe einfach den falschen Link reingestellt. Ich liefere den nach. Und da wird einfach aufgedröselt, dass bei der experimentellen Methode halt beispielsweise so viel Interpretationssache ist, dass halt irgendwie von drei Testsubjekten, die beispielsweise diese Folgen aufgewiesen hatten, zwei direkt eliminiert werden könnten aufgrund von ganz anderen Faktoren, und ganz viele Sachen wurden nicht berücksichtigt und relativ gut aufgedröselt, was die wissenschaftliche Methode angeht. Wie gesagt, liefere ich nach. Habe ich falsch verlinkt. Oh, das hat gekracht. Ja, in Russland, da testen sie einfach mal, wie die Paketzustellung so funktioniert mit der Drohne. Wir haben die ein Testobjekt, was auch natürlich relativ teuer war, das haben die bei einem Presseevent schön marketingtechnisch in die Luft gehen lassen. Und ja, dann ist das passiert, was ihr hier gerade seht. Würde ich sagen, absoluter Fail. Ey, guck mal, was wir für eine tolle Drohne haben. Und dann peng. Ja. Ja, aber es sah jetzt irgendwie auch nicht besonders vertrauenerweckend aus, die Umgebung. Die Leute hatten keine Kittel an, also muss man OPEX mal fragen, warum die das da nicht ein bisschen professioneller organisieren. Ja, stalled trainload of New York City poop in Alabama is creating stink for residents. Ja, eine lustige Meldung, aber eigentlich eine ziemlich blöde Meldung. Die New Yorker Infrastruktur ist einfach so kaputt, dass die ihre Scheiße quer durchs Land in Containern schiffen müssen. Nein. Die Container haben natürlich den Schriftzug Epic, Weil, wie soll es auch anders sein? Epic Shit. Ja, epic, sage ich einfach nur. Aber wer kann von sich behaupten, dass seine Scheiße quer durchs ganze Land reist, bevor es verwertet wird? Ja. Oh Gott, meine Güte. Also einfach nur episch, ja, und steht auch, und die Container, die stehen da einfach teilweise Monate rum, bis sie halt dann irgendwo anders zwischengelagert werden oder bis sie halt irgendwo hingekippt werden können. Und die stehen da einfach so lange rum, dass die teilweise, ja, die schlagen leck und dann fließt es da lecker rum. Dann scheint da die Sonne drauf in Alabama und dann ist es da halt auch nicht so angenehm. Und ja, da entstehen halt Geruchswolken, die kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und dementsprechend wird es langsam ein kleines Problem da für das allgemeine Wohlbefinden. Ich mache mich ja ganz gerne lustig über San Francisco und das Problem, was sie da mit der Scheiße haben, die da überall ist, nennen wir es, wie es ist, was auch episch ist, aber hier steht Epic sogar auf den Waggons drauf und deswegen fand ich das so cool. Muss ich mal sagen. Also, meine Güte, ja, hier, Amerika ist infrastrukturell einfach so weit hinter Europa, das kann man sich teilweise nicht vorstellen. Das ist ein Beispiel dafür. Ein anderes Beispiel sind, dass alle Stromleitungen über der Erde sind, beispielsweise. Ja, die gehen natürlich dauernd kaputt und alles, ja. Aber gut. Gib mal bitte Berlin ein. Ich will aber über Frankfurt eingeben. Nee. Frankfurt geht auch. Ja, hier sehen wir einen Simulator, der im Endeffekt zeigt, wie sich eine Nuklearexplosion verhalten würde, wie die Radius, also wie die Radii wären von den unterschiedlichen Einwirkungen, wenn man eine Adresse eingibt, wo das Epizentrum der Bombe ist. Ich finde es ganz interessant, also dass du sozusagen ein Gefühl dafür bekommst, wie groß der Einschlag wäre. Generell kann man sagen, dass von der W87, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass von dem Typ 50 Bomben detoniert werden müssten, damit genügend Staub in die Atmosphäre aufgewirbelt wird, dass 1 Milliarde Menschen verhungern. Also, wenn man Erderwärmung und Überbevölkerung gleichzeitig lösen sollte, dann sollte man gucken, dass der Nordkorea-Konflikt eskaliert. Oder der Iran-Konflikt. Aber auch ein kleiner Schlagabtausch zwischen Pakistan und Indien. Lass es nur 30 Bomben sein, du hast 1,5 Milliarde Menschen, die verhungern werden. Also. Und als jemand, der Frankfurt kennt, muss ich sagen, das ist ein ganzes Stück von Frankfurt, das da verschwindet. Da bist du unterwegs zu Fuß. Also, kannst dir mal einen Tag was ist zeigen. Ist der zweite Ring, ist das noch der Feuerball oder was ist das? Du hast also den Feuerball, dann hast du die Strahlung und dann hast du die Schockwelle und dann kommt die Hitze. Ja, und der ganz große ist Hitze und eine Zarbombe, die war ursprünglich mal doppelt so groß geplant, allerdings wäre der Hauptteil der Ladung der Energie in die Atmosphäre entwichen, weil die Bombe einfach zu groß war. Und man hat die dann halb so groß gebaut, wie man sie bauen wollte und hat trotzdem noch einen gigantischen Einflussradius gehabt. Aber größer kann man die Bomben nicht mehr machen, weil, wie gesagt, dann der Hauptteil der Sprengladung als sich einfach einfach halt von der Erde verschwindet, weil es halt zu hoch ist und ja, die Atmosphäre auch endlich ist. Also. Und natürlich, wenn man es in der Luft explodieren lässt, dann hat man nochmal einen größeren Radius, wie wenn man auf Einschlag die Bombe zündet. Aber da braucht man einen ordentlichen Ingenieur, der sich der Sache annimmt. Und da habt ihr es so. Weil vorhin hatten wir es ja auch davon, dass in den 80ern der nukleare Krieg noch im Hintergrund war, sozusagen als Stimmung in der Bevölkerung und in der Öffentlichkeit. Und heutzutage redet man ja kaum noch über die nuklearen Waffen. Allerdings haben wir ja jetzt mehrere Staaten, die es Nuklearwaffen besitzen, Pakistan, Israel, China, dann haben wir Russland, dann haben wir USA, die natürlich beide am meisten haben vom Arsenal her, aber natürlich auch Großbritannien und Frankreich. Und ja, Saudi-Arabien hat neulich mal gesagt, dass sie Atomwaffen kaufen wollen, nicht selber herstellen, aber kaufen wollen von Pakistan. Und generell kann man davon ausgehen, dass halt, weil Atomwaffen jetzt auch nicht so eine krasse Hochtechnologie ist, dass das halt sich weiter verbreiten wird, dass man solche Waffen antrifft. Einer der wenigen Staaten, die Atomwaffen aufgegeben haben, waren Ukraine und Südafrika. Südafrika, kurz nach Ende der Apartheid, hat man sich noch darum gekümmert, dass man die Atomwaffen aufgibt. Und die Ukraine hätte nach dem Kalten Krieg, nach dem Ende, Waffen behalten dürfen. Ukraine hatte auch biologische, chemische Forschungslabore und tatsächlich auch ein paar Einrichtungen, wo man diese Waffen auch an Menschen getestet hat. Da gibt es eine sehr gute Doku, die nennt sich Mengeles Erben, die auf die Experimente am Menschen mit Strahlen, Waffen und auch mit chemischen, biologischen Waffen während des Zweiten Weltkriegs, während dem Kalten Kriegs halt eingeht. Strahlenwaffen. Oh. Ja, ABC-Waffen. Ja, Kenas und damit, ich habe euch alle lieb. Ich ist schön, mal wieder hier zu sein und bald wieder regelmäßig. Und IQ ist ein soziales Konstrukt. Merkt euch das, wenn ihr über die deutsche Gleitkultur nachdenkt. Gleitkultur. Ja. Tja, und auch wenn das alles ein bisschen bedrückend wirkt, muss man da. Gibt es genug andere Sachen, die einen im eigenen Leben beschäftigen. Aber das im Hinterkopf zu haben, ist ja okay. Und auch vom technischen Aspekt ist es natürlich interessant, immer sowas zu sehen. Ich mag es, wie der Hitzeball wabert. Ja. Ja, jetzt müssen wir noch dieses Lied einspielen vom Ende von Dr. Strangelove. Oh, I learned to stop boring and love the bomb. Wie gesagt, Mad Max. Again. Don't know where, don't know when. But I'm sure we meet again some sunny day. Ich habe da irgendwie eher so die Musik von Fallout im Hinterkopf. Aber, naja. Bist halt ein Banause. Freiheit entsteht durch die Annahme der Verantwortung. Nehmt sie an! Mach's gut, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Mit Öl.